Ja, soll gleich losgehen. Während ihr noch Platz sucht, muss ich nochmal auf meinen Solidaritätsaufruf in eigener Sache zurückkommen. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich ja schon davon erzählt, von meinem Verfahren da wegen Billigung und Beloebigung von Straftaten, weil ich diesen Anschlag auf die junge Freiheit als eine großartige Aktion empfunden habe. Da hat es jetzt einen Revisionsprozess gegeben. Mehrere Stunden hat er gedauert. Ich habe mich da 1,5 Stunden mit dem Richter, dem Staatsanwalt auseinandergesetzt, umgedreht. Jedenfalls bin ich dann auch nochmal in zweiter Instanz verknackt worden. Jetzt geht das in die dritte Runde, also Revision. Es geht jetzt nicht mehr um viel Geld, ungefähr 300 Euro, die ich da berappen soll, aber mit den ganzen Anwaltskosten, Revision, was hier zukommt, sind es ungefähr 3.000, 4.000 Euro, was da insgesamt zusammenkommt. Und 1.000 habe ich bis jetzt gesammelt. Also wer nachher noch eventuell, ne, das ist hier die Kasse, die stelle ich da hin, das sollte ich unbedingt vorher ansagen, weil nachher sind die Leute weg und ich habe auch keinen Sinn mehr damit. Ich bin ja heute hier nicht, um Solidarität in eigener Sache zu üben, sondern um euch einen Vortrag über Bauernkrieg bzw. Thomas Müntzer zu halten. Dazu will ich erstmal versuchen, dass wir so ein bisschen in die Zeit hineinkommen, in der sich das überhaupt abgespielt hat. Und welche Zeit ist das? Das Mittelalter endet, das ein Umbruch, die Renaissance genannt wird. Und diese Zeit ist bezeichnet dadurch, dass der Mensch sozusagen, das menschliche Mittel in das Zentrum der Betrachtung rückt. Es ist auch die erste Zeit, wo der Gottesglaube, der alte Gottesglaube zumindest, erschüttert wird. Trotzdem ist es natürlich eine Phase, in der der Glaube an Gott, dieses spirituelle, soll ich sagen, Überbau, an dem gibt es keinen Zweifel, das ist sozusagen gesetzt. Und die Menschen in dieser Zeit sind eben auch tief gläubig. Es gibt diese Wallfahrten, sowas gibt es ja heute noch, also das Mittelalter lebt noch teilweise. Und es gibt auch jede Menge durch diese Umbrüche auch bedingt Prediger, Sekten und so weiter, die durchs Land ziehen mit Selbstkasteiungen und so weiter und so fort. Also eine Zeit, in der da viele Propheten und so weiter auftreten. Der Hintergrund, auf dem sich das abspielt, der gesellschaftliche Hintergrund ist der, dass ein technologischer Fortschritt in allen Bereichen der Gesellschaft sich durchsetzt, ein wissenschaftlich-technologischer Fortschritt. Und es gibt da ein Symbol dafür, dass uns das vielleicht ein bisschen klar machen kann. Das wäre dieses hier, der Globus. Also, dass die Erde rund ist, das ist eine Sache, die sich in dieser Zeit durchsetzt. Amerika wird entdeckt und all diese ganzen Sachen vollziehen sich also sozusagen in einer Phase, die ungefähr 100 Jahre in Anspruch nimmt. In dieser Zeit gibt es auch einen Fortschritt in der Landwirtschaft, das heißt, es gibt neue Produktionsmöglichkeiten. Dadurch gibt es einen großen Anwachsen der Bevölkerung, das gehört auch mit in diesen Zusammenhang hinein. Und an den technologischen Entwicklungen, die in dieser Zeit um sich greifen, ist vor allen Dingen eine sehr wesentlich, die Erfindung nämlich des Buchdrucks von Gutenberg, bewegliche Lettern. Man muss vielleicht dazu sagen, oder muss sich vorstellen, dass die Bevölkerung damals ungefähr 5%, nicht viel mehr als 5%, konnten überhaupt lesen und schreiben. Das waren hochgebildete Leute, die also von kleinsten Kindheit an praktisch in diesen religiösen Schriften aufgewachsen waren, die also auch diese alten Sprachen, Hebräisch und Altgriechisch und Lateinisch konnten und sich da total auskannten und den Leuten das also erzählt haben. Und außer diesen 5% oder vielleicht sind 7% gab es dann gar nichts mehr. Also die gesamte Bevölkerung war vollkommen ungebildet, ein ungeheurer Bruch, muss man sich da vorstellen. Trotz alledem war diese Erfindung des Buchdrucks sehr wichtig. Damit konnten jetzt Bücher und Schriften relativ schnell hergestellt werden, sich verbreiten, da konnten natürlich dann auch die Ideen schneller transportiert werden. Also die Erfindung des Buchdrucks bedeutet, das erste Massenmedium wird entwickelt. Das ist eine sehr wichtige Grundlage für das, was also dann geschieht. Dazu ist vielleicht noch anzumerken, dass das Deutsche Reich, Heilige Römische Nation, wie das ja früher geheißen hat, kein Zentralstaat war. Deutschland ist eigentlich erst 1871 zum Zentralstaat geworden. So lange hat das gedauert. Damals war das so, es gab einen Kaiser. Der Kaiser ist auch nicht wie in anderen Ländern eine erbliche Reihenfolge gewesen. Wenn der Kaiser gestorben ist, musste ein neuer gewählt werden. Gewählt wurde er von 7 Kurfürsten. Das waren so eben die entsprechenden Wahlmänner. Und wenn der neue Kaiser gewählt worden ist, das ging natürlich damit Bestechungen und so weiter vor sich, kann man sich ja vorstellen, wer da der Chef ist, hat auch viel Einfluss. Und dieser Kaiser ist dann eben im Land rumgereist, in seinen Kaiserpfalzen, hat er sich übersehen. Es gab also keine zentrale Stadt, keine Hauptstadt oder so. Und es war ein dezentral organisiertes System. Und es gab eben nicht nur diese 7 Kurfürsten, sondern ganz viele kleinere Herzöge, Fürstentümer und so weiter, die alle versuchten dann, ihre Pfründe sozusagen zu sichern, sodass also praktisch die gesellschaftliche Entwicklung dadurch auch gehemmt worden ist, weil es eben so viele eigenständige kleine Gebiete da gegeben hat. Das ist aber nicht nur nachteilig gewesen für den dann revolutionären und reformatorischen Prozess, weil es eben auch Fürsten gegeben hat, die eben nicht total stumpf waren und die eben neuen Gedanken offen waren, sodass also das auch teilweise vorteilhaft war. Die Erfindung des Buchdrucks führte sofort zu Zensurmaßnahmen, weil man da die Herrschenden sofort den Daumen drauf haben wollten. Hier also ein kleines Zitat vom Erzbischof von Mainz, kurz nachdem die Buchdruckerei sozusagen allgemeingut wurde, hier zu hören. Der Erzbischof zu Mainz, 1485. Wir haben erfahren, dass einzelne Leute von eitler Ruhmsucht oder Geldgier verführt, die göttliche Buchdruckerkunst missbrauchen. Und dass das, was gegeben ist, das menschliche Leben zu heben, zu dessen Verderben gewandt wird. Wir haben nämlich gesehen, dass christliche Bücher und solche, die über göttliche Dinge und über die höchsten Wahrheiten unserer Religion geschrieben wurden, aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen sind und nicht ohne die Religion herabzusetzen, in den Händen der gewöhnlichen Leute sich befinden. So befehlen wir, dass in keiner Wissenschaft oder Kunst irgendwelche Werke aus dem Griechischen, Lateinischen oder sonst einer Sprache in das Deutsche übertragen werden. Und wir verbieten, Übersetzungen zu verbreiten, wenn nicht die Werke vor dem Druck oder nach diesem vor ihrem Vertrieb durch die dazu bestimmten Doktoren oder Magister der Universitäten in unserer Stadt Mainz oder in Erfurt eingesehen und durch einen leicht sichtlichen Vermerk zum Druck oder zum Vertrieb zugelassen sind. Also obwohl nur ein relativ kleiner Bruchteil der Bevölkerung überhaupt lesen und schreiben konnte, wollte man trotzdem nicht, dass diese Schriften ins Deutsche übertragen wurden. Es gab ja auch noch keine einheitliche deutsche Schrift, aber auf alle Fälle hätte man das eher verstehen können, weil man eben sozusagen den Daumen drauf haben wollte auf das, was an Gedanken in die Bevölkerung kam. Und etwas ins Deutsche zu übersetzen, wurde also mit Strafe belegt. Das ist vielleicht immer wichtig zu wissen, denn die Luther-Bibelübersetzung kommt ja dann etwas spät. Diese ganzen Verhältnisse führen natürlich schon in der Zeit vor dem Bauernkrieg, der Höhepunkt ist 1524-25, führen schon 100 Jahre vorher praktisch zu vielen kleineren Aufständen. Die ganze Zeit gibt es lokal Erhebungen, die niedergeschlagen werden. Die Bauern geben sich auch ein Zeichen, den sogenannten Bundschuh, das ist einfach ihren Schuh, den sie tragen, einfach so ein Lederlappen, der oben zusammengebunden wird. Und dieser Bundschuh wird also das Symbol, allgemein Symbol für Aufruhr und für solche Dinge. Wenn diese Versuche, Aufstände niedergeschlagen werden oder überhaupt, wer sich gegen die Herrschaft wendet, wird drakonisch bestraft. Man muss sich das so vorstellen, dass über Jahrhunderte aus dem Mittelalter schon bedingt diese harte Unterdrückung, diese Bestrafung sozusagen durchgeführt worden ist und auch gesellschaftlich da richtig prägend gewesen ist für die Knechte und so weiter, dass sie sich also nicht erheben sollten. Trotzdem, wie gesagt, kommt es Zuerhebungen. Und ich will jetzt zwei Personen vorstellen, die im Vorlauf des eigentlichen Bauernkrieges namhaft geworden sind und die sehr unterschiedlich gewesen sind. Der erste, einer, der nicht aus der gebildeten Schicht kam, der nicht lesen und schreiben konnte, aber trotzdem sehr wichtig war, zumindest in seiner Gegend, der Pfeifer von Niklashausen, Hans Böheim, der dann zum Prophet von Niklashausen geworden ist. Also das war ein einfacher Typ, der keine Bildung hatte, der nicht lesen, schreiben konnte und so weiter, aber der im Grunde genommen, würde man heute sagen, so als Alleinunterhalter durchs Land zog, hatte eine Trommel und eine Pfeife und machte immer ein Los und wusste halt, wie man so ein bisschen Menschen so ein bisschen umgeht, hatte so eine Fangemeinde und irgendwann hat er gesagt, er hätte seine Erscheinung gehabt, die heilige Jungfrau wäre ihm erschienen und er sollte jetzt das wahre Wort Gottes sozusagen verkünden, hat seine Pfeife und die Trommel verbrannt und hat dann angefangen, in Niklashausen eben das, was er jetzt als richtig empfand, zu erzählen. Und das war, das sind so Sätze überhalten, wie, erhalten, wie alle Menschen sind Brüder und Schwestern oder jeder muss lernen, was es heißt, sein Brot mit seiner Hände Arbeit selbst zu verdienen. Das waren schon Sachen, die natürlich gegen die Kleriker, gegen die Adligen gerichtet waren, das war völlig klar. Und seine Fangemeinde wurde noch viel größer, weil die einfachen Leute sowas natürlich gerne hörten. Das sprach ihn so ein bisschen aus der Seele. Und bis zu 30.000 Leute sollen auf diese wöchentlichen Versammlungen dann da zusammengeströmt worden sein. Das ist in der Nähe von Würzburg gewesen. Und in Würzburg residierte der Fürstbischof Rudolf von Schernberg. Und der hörte halt davon, von diesem Pfeifer und Hans Böheim. Und dass da so viele Leute zusammenkommen, das hat ihn aber erstmal nicht gestört. Weil es war, wie gesagt, eine Zeit, wo es viele Propheten gab und so weiter, dass da so viele Leute zusammenströmten, war schon außergewöhnlich, aber das alleine war jetzt nicht etwas, was den Fürstbischof da in die Gänge brachte. Aber dann hat der Hans Böheim auf einmal gesagt, er hätte jetzt eine neue Erscheinung gehabt. Und da war so ein katholischer Feiertag, das war 9. Juli 1476. Und jetzt sollten an dem nächsten Sonntag sollten eben die Frauen zu Hause bleiben und nur die Männer kommen, die sollten Waffen mitbringen, weil er hätte jetzt eine ganz spezielle Erleuchtung gehabt. Und das hat der Fürstbischof in Würzburg gehört und er sagt, das kann ich jetzt natürlich, das wird mir jetzt zu heikel, das muss ich unterbinden. Und er hat dann an die 20, 30 Ritter losgeschickt, der Reisige heißen ja so berittene Einisa, die sind da hingeritten und da waren schon 3000 Bewaffnete, hatten sich da schon versammelt sozusagen, die lagerten da schon vor am Vorabend des Sonntags, sind in das Lager geritten und haben diesen Hans Böheim verhaftet, würde man heute sagen. Also die 3000 hätten das verhindern können, aber er hat gesagt, der Böheim, nein, das ist alles in Gottes Sinne, wir sind alle in Gottes Hand und wenn die jetzt kommen und mich verhaften, das wird schon, Gott wird schon wissen, um was es geht, also macht nichts, ich gehe jetzt mit. Deswegen haben die paar Männchen den da aus dem Lager geführt, nach Würzburg rein und dann haben die, nachdem der weg war, haben die da palabert und einige waren natürlich ihm vom Kopf geschoben, jetzt ist unser Anführer weg und so weiter, also 30.000 Bewaffnete waren zusammengekommen am Sonntag, die Hälfte ist da nach Hause gegangen, gesagt haben, so jetzt, was soll das jetzt, ist keiner mehr da, aber die anderen 16.000, die haben gesagt, also so, lassen wir uns jetzt hier nicht unseren Anführer einfach wegschnappen, wir ziehen nach Würzburg, sie konnten das auch, sie hatten einen Ritter, ich will jetzt nicht jeden Namen nennen, dann wird das zu kompliziert, der auch so eine Truppe anführen konnte, der hatte sich da so dann angeschlossen, zogen also nach Würzburg vor die Tore der Stadt und sagten, wir wollen den Hans Böheim jetzt raushaben. Und da hat der Unterhändler vom Fürstbischof gesagt, nee, also das kommt gar nicht in Frage, sollen abhauen und so weiter, dann haben sie Kanonen geschossen über die Köpfe der Leute weg und so weiter und das war natürlich eine ziemliche Einschüchterung. Trotzdem sind die erstmal noch zusammengeblieben, aber waren ein bisschen konsterniert. Und dann hat er noch einen anderen Unterhändler geschickt und hat dann gesagt, hört mal zu, Leute, so, wir haben den jetzt im Kerker, aber wir werden ein ordentliches Gerichtsverfahren machen, also mit Rede und Widerrede, alles ganz öffentlich und so weiter. Und dass ihr jetzt hier bewaffnet vor Würzburg aufgetaucht seid, wir haben euch jetzt die Kanonenkugel über die Köpfe geschossen, aber wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann schwamm drüber, ist nichts gewesen, ist die Sache in Ordnung sozusagen. Und dann haben die palabert und das ist ja auch vielleicht wichtig zu wissen, basisdemokratisch, dass der Ring war immer die Sache, mit dem die Bauer hantiert haben. Man stellt sich also im Kreis und jeder hat das Recht, seine Meinung kann erzählen und machen tun. Also man der palabert, okay, also Kanonenkugeln und jetzt ziehen die auch Truppen zusammen und da gehen wir lieber nach Hause. Ist ja jetzt auch ordentliches Gerichtsverfahren angekündigt und so. ja, das hätten sie dann lieber nicht tun sollen, sind nämlich abgezogen. Und als sie abgezogen sind in kleineren Gruppen, hat der Fürstbischof natürlich seine Leute losgeschickt. Und da sind also viele von denen abgemetzelt worden. Und die sind dann auch zu diesem Ort da geritten, wo der Hans Böheim, das wurde von einer kleinen Kapelle immer gespielt, da hatten sich noch etliche Frauen versammelt, die warteten auf die Leute, dass sie zurückkommen, da die Typen, sind die Reisige dazwischen, haben die auseinandergetrieben, haben diese Kapelle geplündert und abgebrannt und so weiter, haben also alles platt gemacht, was platt zu machen war. Und Hans Böheim hat natürlich auch keine Gerichtsverfahren bekommen, der ist dann ein paar Tage später aus dem Kerker vor der Stadt Würzburg einfach verbrannt worden, die Asche wurde dann Fluss gekippt und so endete also diese Geschichte, die also vor dem eigentlichen Bauernkrieg stattfindet. Aber sie zeigt also, wie naiv auch teilweise diese Bauern vorgegangen sind oder ja, einfach so aus dem Gefühl heraus sozusagen gehandelt haben. Das wäre die Geschichte von Hans Böheim, dem Propheten von Niklashausen. Und ein anderer Typ, der so ganz anders gelagert war, war wenig später tätig. Dessen Name war Jos Fritz und der hatte ein politisches Programm und das basierte auf diesem mysteriösen Schriftwerk hier, die Reformation des Kaisers Sigismund. Das war also die radikalste Reformschrift im 15. Jahrhundert. So muss ich vielleicht erstmal erklären, was das für eine Schrift gewesen ist. Sie bezieht sich auf den Kaiser Sigismund und der war schon 1473 verstorben. Aber dieser Kaiser, deutscher Kaiser, hatte eben den Plan, wir müssen dieses ganze wirre gesellschaftlich-politische Gebilde jetzt mal irgendwie reformieren. Ja, dieses Deutsche Reich, das kann so nicht bleiben. Und deswegen hat er aufgerufen zu einem großen Konzil in Konstanz am Bodensee, falls ihr da mal gewesen seid. Da steht heute noch so eine schöne Statue, so eine üppig dargestellte Frau mit so zwei Fackeln in der Hand da zum Bodensee raus, die also an dieses Ereignis bis heute erinnert. Was hat der Kaiser da gemacht? Er hat also alle zusammengerufen, die von Rang und Namen waren. Ich will das kurz mal hier kurz aufzählen, damit ihr eine Vorstellung habt. Also es waren drei Päpste und Gegenpäpste, die es zu der Zeit gegeben hat. Also schon mal sechs Päpste, die da zusammengekommen sind. Alle europäischen Könige, einschließlich der von Russland und Griechenland, die Kurfürsten und Fürsten des Reiches, 33 Kardinäle, 47 Erzbischöfe, 145 Bischöfe, 18.000 Priester. Offiziell wurden 700 Huren gezählt, also nur die offiziellen waren wahrscheinlich noch ein paar mehr. 337 Gaukler, Feuerschlucker und Possenreiter, ungezählte Köche, Lakaien und so weiter und so fort. Und dieses Konzil zog sich über ganze drei Jahre permanent hin und am Ende wurde nicht ein einziger Reformplan umgesetzt. Also alles sozusagen nur für die Katz gewesen. Aber der Höhepunkt dieser Veranstaltung, man muss den Leuten ja auch was bieten, war die Verbrennung des tschechischen Reformators Johannes Hus am 6. Juli 1415 vor den Toren von Konstanz. Und das war sogar so, dass der Kaiser Sigismund diesem Hus freies Geleit zugesprochen hatte. Also er hätte da reden sollen und so weiter, aber man war dann der Meinung, nein, soll er nicht. Und zur Belustigung wurde er dann da in Flammen übergeben. Der Kaiser Sigismund kam also nicht durch mit seiner Reformation, aber irgendjemand, der da mit dabei gewesen ist und der das richtig fand, hat eben dieses politische Programm in Schriftform gefasst und hat das dann also unter der Hand gedruckt. Man weiß nicht, wer der Verfasser ist und das wurde immer weiter und weiter gedruckt, weil da eben so politische Reformpläne sozusagen drin waren. Das hat dieser Jos Fritz irgendwie hat ihn das erreicht und daraus hat er sozusagen seine ideologische Grundlage gezogen. Wer war Jos Fritz? Es war ein Mann, der lesen und schreiben konnte natürlich. Das erklärt sich ja aus dieser Schriftung, wenn er die verstanden hat. Er war diplomatisch, politisch natürlich geschult, auch militärisch. Er war Landsknecht gewesen, hatte 1501 aber seinen Dienst quittiert und wollte einen Bundschuh, eine illegale Organisation aufbauen, um eben diese Revolution voranzubringen, eine Reformationsrevolution voranzubringen. Wie organisiere ich jetzt eine illegale Organisation? Ich hatte ja gesagt, dass die Bundschuh-Aufstände gab es schon vorher regional und in der Nähe von Freiburg, wo also diese Geschichte sich abgespielt hat, hatte es schon mal einen Bundschuh gegeben, der war niedergeschlagen worden. Dann hatten die Fürsten den Bauern die Schwurfinger, also Mittelfinger und rechten Zeigefinger abgehackt Dann hat Jost Fritz einfach geguckt, welchen Leuten sind die beiden Finger abgehakt worden, hat mit denen geredet und geguckt, wie sind die drauf und so weiter, und hat dann immer mehr von denen, die noch ansprechbar waren, ins Vertrauen gezogen. Und was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist und bezeichnend für Jost Fritz, aber der Erste, der gesagt hat, Frauen kann man auch mit einbeziehen in diese Organisation. Also Frauen waren ja damals eine andere Gesellschaft, ähnliche Formierung noch, aber er hat die sozusagen als gleichberechtigte Leute da auch in diese Organisation mit einbezogen. Das war das erste Mal, dass sowas passiert ist. Die Organisation war total ausgetüftelt, hat sich überlegt, alle sollten nicht alles wissen, nur so viel, wie sie also nötig war, um die Aktion durchzuführen. Und er hatte dann einen Plan ausgeheckt. Ich will, wie gesagt, wenn ich jetzt die ganzen Ortschaften, das führt dann nur, also es ging darum, eine Burg sollte am Anfang praktisch im Coup überwältigt werden, das sollte ein Fanal sein und dann sollte sich das sozusagen weiterentwickeln. Es war sehr gut ausgedachter, ausgeklügelter Plan. Alles war bestens vorbereitet. In der Nacht zum 22. April 1502 sollte also diese Aktion starten. Alle waren sozusagen Feuer und Flamme und einer musste den Abend vorher alles verraten. Läuft also zu dem Fürsten und erzählt, also das, was da vor sich gehen soll. Und dann wird einen Abend, bevor dieser Aufstand losbrechen soll, wird dieser Bundschuh also komplett abgerollt. Jost Fritz kann entkommen. Wenn ich aber sage, er hat also Männer und Frauen organisiert und all diese ganzen Sachen hier erzähle, ist das natürlich nur deswegen möglich, weil es eben die Unterlagen gibt. Die haben ja dann die Leute dann da gefoltert und auseinandergenommen. Die haben also diese Organisation, wie die aufgebaut war, dann genau auseinandergenommen. Deswegen können wir heute sagen, 7000 Männer und 400 Frauen waren in dieser Organisation tatsächlich involviert. Aber wie gesagt, einen Abend, bevor es losgehen sollte, war leider nichts mehr. Aber Jost Fritz war noch unterwegs und er hat nicht aufgegeben. Er hat einen zweiten illegalen Bundschuh organisiert. 10 Jahre hat es gedauert, 1512, wieder im Breisgau unterwegs gewesen. Hat versucht, aus den Fehlern zu lernen, die er 10 Jahre vorher gemacht hat. Hat also noch konspirativer aufgezogen, alles noch ein bisschen fitter gemacht. Hat auch das politische Programm noch mal ein bisschen erneuert und alles sozusagen bedacht. Und kurz bevor es losgehen sollte, war noch, ich bin ja auch voll in dieser Richtung immer noch so einer Meinung, revolutionäre Bewegung braucht ein Symbol, also sie brauchen natürlich eine Fahne. Und was sollte auf dieser Fahne drauf sein? Ich will es mal kurz vorlesen. Auf weißer Seide sollte der Gekreuzigte über einem Bundschuh stehen zwischen der heiligen Jungfrau Maria und Johannes dem Täufer. Davor sollte ein Bauer knien, darüber die Krone des Kaisers und die Tiara des Papstes schweben. Die Rückseite relativ schlecht, nur der Reichsadler auf blauem Grund. Was uns aber diese wunderbare Symbolik hier beweist, ist, dass es hier nicht um eine völlig anarchistische Revolution ging, die alles zerschlagen sollte, sondern die Grundlage war ja die Reformation Sigismundi. Sie wollten eine politische Erneuerung, gesellschaftliche Erneuerung machen. Die wollten nicht alles zerschlagen, sondern wollten also praktisch einen modernisierten Staat da aufbauen, wenn man von Staat damals sprechen kann. Ja, was brauchten sie diese Fahne als Symbol? Und da ist Jost Fritz im Freiburg rumgelaufen, oder rumgelaufen wohl nicht, sondern hat sich da unter der Hand, wer kann so eine Fahne malen, kann ja auch nicht jeder. Und zweimal war er schon abgeblitzt, nämlich immer, als wenn er den Namen Bundschuh sagte, dann rief es den Leuten kalt über den Rücken, weil Bundschuh war ja eben das Symbol für Aufstand. Und wenn die jetzt so eine Fahne malen, dann mindestens Kopf ab und so, wenn das schief geht. Deswegen ist er abgeblitzt. Aber wenn ich jetzt schon zweimal abgeblitzt bin, wenn ich jetzt noch 3, 4 andere Leute frage, irgendwann wird das mal weiter erzählt, ich will eine Bundschuhfahne malen. Also, am besten reite ich woanders hin. Ne? Und wo ging das? Heilbronn war damals 3 Tagesritte entfernt von Freiburg. Da wird das wahrscheinlich gehen. Er ist also nach Heilbronn geritten. Und während er nun nach Heilbronn war und sich darum gekümmert hat, dass diese Fahne gemalt wird, passierte da in der Nähe von Freiburg Folgendes, also das ist wie gesagt in den Gerichtsakten so vermerkt, eine Geschichte, die das Leben schreiben kann. Auf einem Acker war so ein Bauer am Machen da, irgendwie Ernte einholen, was man da so betreibt. Und da kam so eine Truppe von 3 Bundschuh-Organisierten vorbei und die hauten den einen, sagen mal, willst du nicht mitmachen hier? Wir haben so eine Organisation, Bundschuh, und wollen hier loslegen und so. Und er war aber der Meinung, nee, also ich habe da kein Interesse dran, ich will meine Ernte einholen und das ist mir alles zu heiß und nee, lass mal gut sein und so, ich mache also nicht mit. Und die, okay, ja, machst nicht mit, dann schönen Tag noch und tschüss. Und als sie so auseinandergegangen sind, dämmerte den dreien, irgendwie war das jetzt scheiße, weil der könnte jetzt ja auch zum Fürsten laufen und sagen, dass wir jetzt einen Bundschuh vorhaben, also wir müssen jetzt irgendwas müssen wir jetzt unternehmen. Es war natürlich schon ein bisschen Abstand zwischen denen, so ein paar hundert Meter, und die dann umgedreht und wollten den dann einholen. Der hat gesehen, jetzt kommen die, hat gleich Fersengeld gegeben und ist gleich nach Freiburg rein, hat gleich den nächsten da gesagt, hier, die wollen den Bundschuh machen und pipapo. Dann haben die gleich wieder ein paar Schergen dahin geschickt. Diese drei Bauern waren ja klar, wer das war, die wurden gefoltert und dann wurde also, als Jos Fritz in Heilbronn war, in dieser Zeit der ganze Bundschuh abgerollt da, die ganze Organisation. Und als er als Heilbronn zurückkam, hat er eine wunderschöne Fahne gehabt, aber die Organisation war komplett zerschlagen. Aber immerhin war er noch frei und Jos Fritz war aus hartem Holz geschnitzt. Der kommt gleich nochmal in Erscheinung. Ja, wenn ich jetzt hier so erzähle, ist vielleicht eine Karte durchaus hilfreich. Also hier unten, wo ist er denn, der Bodensee, so irgendwie, ne? Schwaben hier unten, wenn ich jetzt hier so rede, das ist ja alles so hier diese Gegend, in der sich das abspielt. Und der ganze Bauernkrieg, also die zentralen Ereignisse zwischen 1524 und 1525 sind also in dieser Gegend vom Bodensee bis hier so nach Thüringen raus, hier oben ist ja Mühlhausen und so weiter, diese Ecke, die wird also davon erfasst, nur dass er so ein bisschen ist, wo die ganze Sache sich auch geografisch befindet. Kommen wir jetzt mal zu den Gegnern der Bauern oder so ein paar Bauernfresser. Es gibt diese zwei, die ich jetzt hier vorstelle. Das eine ist der Herzog von Württemberg und der andere, den kennt ja offensichtlich jeder, Philipp Landgraf von Hessen. Da habe ich mir gestern schon einen eingefangen. Man könnte die Leute nicht so einseitig darstellen. Ich will zu Philipp Landgraf von Hessen nur eins sagen, wenn er auch hier Fans hat. Also in der Schlacht von Frankenhausen lässt er da die 5000 Bauern mit niedermetzeln, ist einer der führenden Fürsten da. Und beim Aufstand der Ritter ist auch er der führende Feldherr, der also gegen den Franz von Sickingen, von dem gleich noch zu sprechen sein wird, das Schwert führen. Was der später noch so gemacht hat, ist vielleicht noch eine andere Sache, aber auf alle Fälle war in dieser Zeit eindeutig positioniert. Ja, aber kommen wir erstmal zu diesem anderen Menschen, Ulrich, Herzog von Württemberg. Was war das für einer? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Kind aufwächst, quasi ohne jegliche Erziehung, nur in dem Geiste, dass es alles machen kann und alle Leute ihm nur alles vom Arsch zerren, dann kommt so eine Figur raus, die heißt dann Ulrich, Herzog von Württemberg. Der war auch mit 11 Jahren dann schon Herzog und da alles machen konnte, was ihm so einfiel. Essen machte Spaß, schmeckte alles gut, hat er sich also immer die Tafeln da vorzerren lassen, hat sich vollgefressen und sah bald aus wie so ein Fass mit Armen. Dann haben die Leute über ihn gelacht, das fand er scheiße, dann hat er sich auf ein Pferd gesetzt und ist da so lange rumgeritten, monatelang, bis er dann ein bisschen wieder anders aussah. Ein totaler Egomane, also ein ganz schrecklicher Mensch. Er hat dann zum Beispiel Jagd, war so ein Hobby von ihm. Und da durften die Bauern kein Reh, kein Wildtier durften sie wegjagen von ihren Feldern, weil er ja das jagen wollte. Und wenn ein Bauer erwischt worden ist, der zum Beispiel so ein Reh da weggejagt hat, dann hat er ihm die Augen ausstechen lassen, damit er sich nicht mehr über den Anblick eines Rehs ärgern müsste. Also so ein Mensch war, der wurde verheiratet mit einer bayerischen Prinzessin, die hat er dann als Pferd benutzt und mit Sporen da durch die Gänge des Schlosses gejagt, bis sie ihm weggelaufen ist. Also ein ziemlich übler Mensch. Und natürlich ein Verschwender und Prasser, wie er im Buche steht. Und deswegen hat er seine Untertanen total malträtiert. Er hat zum Beispiel eben die Münzen immer minderwertiger gemacht. Und er hat auch die Gewichte, öffentliche Gewichte, die es ja damals so gab, zum Abwägen manipuliert. Mit einer indirekten Steuer, wie genau das jetzt abgelaufen ist, das wäre jetzt ein bisschen kompliziert. Jedenfalls im Zentrum war, die Gewichte wurden ein Drittel verringert. Stand aber das gleiche drauf vorher. Also ein Kilo war nicht mehr ein Kilo, sondern nur eben weniger. Und es gab diese Gewichte immer in den Dörfern, in der Stadt, in der Mitte gibt es so eine Waage, da wurde da also zu den, wenn Markt war und so, wurde da immer gewogen. Ja, und diese Geschichte hat natürlich viele Leute aufgeregt, weil jeder wusste von diesen Manipulationen. Und da gab es einen Typen, der eine super Idee hatte. 1514 ist diese Zeit gewesen, Geißbeter hieß der. Der hat gesagt, es gibt dieses Gottesurteil. Also jeder glaubt ja an Gott, Gottesurteile waren ja gesetzt. Wenn eine Hexe in der Hexerei bezichtigt wird, dann bindet man die Arme und Beine zusammen, wirft sie in irgendeinen Fluss oder Teich. Wenn die untergeht, dann ist alles okay sozusagen, dann ist sie keine Hexe und dann wird sie ordentlich bestattet. Wenn sie aber oben bleibt, dann ist sie eben eine Hexe und dann muss sie eben verbrannt werden. Also immer ein Angewinner sozusagen. Und er sagt, dann, wenn das stimmt, dann ist das ja so, wenn ich jetzt diese Gewichte nehme und werfe sie jetzt in ein Wasser rein und sie gehen dann unter, dann haben sie ja das richtige Gewicht, dann ist das ja total von Gott sozusagen sanktioniert. Wenn sie aber oben auch schwimmen bleiben, dann werden wir verarscht. Ne? Und dann, weil er auch so das so ein bisschen drauf hatte, hat er alle Leute zusammengetrommelt und gesagt, ja, dann große Dorfversammlung, die Gewichte genommen, so ein Fluss da, Rems heißt das, war so ein Remstal, in den Fluss geschmissen, ging natürlich sofort unter. Alle fanden das super, gleich wieder hochgeholt und mal reingeschmissen. So geil, von Dorf zu Dorf ging das dann weiter, haben so Umzüge gemacht, immer mehr Leute schlossen sich an und es kam eine richtige Bewegung in Gang, eine richtig breite Bewegung in Württemberg, die nannte sich der arme Konrad. Das ist also keine Person, sondern das ist praktisch die armen Teufel oder so, könnte man das so nennen, das ist aber ein Begriff dafür. Und die Bewegung war so groß und so breit, dass auch dieser Ulrich Herzog von Württemberg erstmal nichts gegen machen konnte, denn dagegen hätte er ein Heer aufstellen müssen und ihn niederzuschlagen. Das hätte Geld gekostet, was ihm nicht gerade im Moment zur Verfügung gestanden hat. Außerdem hätte er seine Untertanen totschlagen müssen. Das hätte ihm moralisch jetzt nicht so sehr gejuckt, aber er braucht ja auch Leute, die er ausbeuten konnte. Also er musste da erstmal drauf eingehen, vor allen Dingen, weil das eben auch eine sehr breite Währung geworden ist. Es haben sich eben auch Leute angeschlossen, die nicht nur Bauern waren, das muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen, also Leute, die auch lesen und schreiben und so weiter konnten, da wurden richtig dann Entwürfe für, also die Dinge wurden schriftlich niedergeschrieben, in Entwürfen und so weiter zusammengefasst und auch militärisch sah es nicht so aus, dass also der einfach hätte gewinnen können, denn das lag an diesen Herren hier, die Landsknechte, wenn damals ein Bauer 2-3 Söhne hatte, 2-3 konnten vielleicht noch auf dem Hof da irgendwie mitmachen, aber die anderen waren überzählig. Und die mussten sich anders verdingen und viele von denen wurden einfach Landsknechte. Also im Sommer gab es überall Krieg, konnte man sich anwerben lassen, dann zog man irgendwo hin und machte Krieg mit. Und im Winter saß man dann wieder im Dorf rum und lungerte in den Schenken rum und so weiter. Man wartete also nur darauf, dass irgendwo was los war, wo man irgendwie mitmachen konnte, wo man Geld verdienen konnte, wo überhaupt was los war, weil die natürlich diesem bäuerischen Leben schon völlig entwachsen waren, dadurch, dass sie diese ganzen Dinge da in der Welt gesehen hatten, von denen die Bauern nur von Hören und Sagen wussten. Das waren jeweils ausgebildete Kriegsleute und die haben sich dann auch einfach immer, wo was los war, angeschlossen, sodass also diese militärische Lage dann nicht unbedingt so gewesen wäre, dass der Herzog die hätte einfach so schlagen können. Aber wie hat er die dann in die Tasche gesteckt? Das ist im Grunde genommen immer so das ähnliche Spiel. Erstmal müssen wir drüber reden. Wir müssen erstmal verhandeln. Also wir werden erstmal einen Landtag einberufen. Das war natürlich kein demokratischer Landtag, sondern die ganzen Stände konnten vom Fürsten einberufen werden. Dann war das so eine Diskussionsrunde im Grunde genommen. Den hat er also diskutiert und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen da so ein paar Sachen, das mit den Gewichten nehmen wir zurück und die Bauern dürfen dann auch mal jetzt die Viecher da verscheuchen, wenn die bei ihnen auf den Feldern sind und es gibt auch Beamte, bei denen kann man sich dann beschweren. Also Sachen, die ihm jetzt nicht wehtaten, hat er dann da so gesagt, das können wir so arrangieren. Und dann machen wir einen Vertrag. In Tübingen wurde er unterzeichnet. Und dafür müssen allerdings die Bauern noch die Schulden, die der Herzog hat, müssen sie noch bezahlen. Das haben sie schon. Und da muss ja sagen, es ist ja keine einheitliche Bewegung, nicht eine organisierte Bewegung, wo einer jetzt das alles anführt oder eine Organisation das anführt, sondern jedes Dorf, jede Gemeinde hat so seine eigenen Interessen, teilweise divergieren die total. Es ist relativ einfach gewesen, diese Leute gegeneinander auszuspielen. Es ist dieser Vertrag von Tübingen geschlossen worden, den sich die meisten Leute angeschlossen haben. Die sind also nach Hause gegangen, das ist alles super. Nur die Leute aus dem Remstal, da, wo es losgegangen war, die haben gesagt, wir lassen uns doch jetzt hier nicht so einfach in die Tasche stecken. Wir bleiben bewaffnet. Wir haben da ein paar tausend Leute zusammengezogen vor Stuttgart. Und wir wollen das andere, also wollten mehr durchsetzen. Und da kam einer auf die Idee, Dann sagt er, wenn wir jetzt vor Stuttgart nur rumhängen, das bringt ja nicht viel. Am besten, wir gehen in die Stadt rein, das ist die Residenzstadt, da können wir mehr Druck ausüben. Und er hatte da so ein paar Kontakte, der eine Typ, wie gesagt, ich will jetzt nicht jeden Namen nennen. Er hat gesagt, abends der Stadttor mache ich auf, dann kommt ihr rein und dann besetzen wir die Stadt. Und so war so auch so ein Plan da ausbaldobert. Und die Bauern, das alles so organisiert, nachts davor das Stadttor, aber es ging nicht auf. Man hörte dann, der wäre gefasst worden und war da ganz konsterniert. Man muss sich vorstellen, dass die Bauern nicht daran gedacht haben, dass der Fürst vielleicht Leute bezahlt, die in ihrem Lager sind, die sich alles anhören und eins zu eins ihnen natürlich das erzählen. So naiv waren die Leute, die haben im Ring diskutiert, dachten, alle sind so drauf, wie wir drauf sind, wir wollen ja alle das Gleiche, freien Herzens, die wir sind. Wir diskutieren das alles ganz offen und der Fürst wusste immer ganz genau, wer diskutiert, wer was macht. Das war alles mit Spionen im Grunde genommen, also nicht 100.000, aber er wusste eben Bescheid, was in dem Lager vor sich geht. Die Einnahme von Stuttgart war dann nicht möglich. Der Fürst hatte mittlerweile auch schon Truppen zusammengezogen, hat dann diese Bauern auch wieder ähnlich wie bei den Pfeifer-Händlern gesagt, ihr könnt nach Hause gehen. Wenn er jetzt nach Hause geht, dann haben sie sich darauf eingelassen, dann sind die beim Abziehen niedergemäht worden, das ist praktisch das gleiche System nochmal angewendet worden, aber diesmal ging es noch weiter, da er diese ganzen Leute, Spione sozusagen, im Lager hatte, haben die dann nach Wochen später noch die Leute in den Dörfern aufgesucht und gesagt, der und der war dabei und so weiter und haben also jeden, der an diesem Arm Konrad an dieser Geschichte mit beteiligt war, gefangen genommen und dann entsprechend gefoltert, niedergemacht und so weiter, also etliche Leute umgebracht worden. Und diese Aktion von diesem Herzog von Württemberg, das war die erste Mal, dass so eine Art Geheimpolizei eingesetzt worden ist, das wurde dann auch von dem sozusagen systematisiert, das blieb dann also sehr lange erhalten, das erste Mal in der Geschichte gewesen. Die Bauern, wie gesagt, haben überhaupt gar nicht daran gedacht, dass einer so vorgehen könnte. Gut, kommen wir aber noch mal zu Jos Fritz zurück, der ja immer noch in der Gegend tätig war. 1517 hatte er es doch tatsächlich geschafft, ein drittes Mal eine Geheimorganisation aufzustellen. Diesmal noch geheimer, noch besser. Das Rückgrat war da das Elsass. Damals war das das im Deutschen Reich, war es im Kernland, also das auch deutschsprachig und so weiter. Das muss man das vielleicht vorausschicken. Er hatte das jetzt auch ein bisschen systematisiert. Er war nicht einfach der Anführer da im Hintergrund. Er hat das auf drei Leute verteilt. Das eine, der hieß, war ein Landsknecht Kaufmann Stoffel von Freiburg. Der ist so als Frontmann geritten auf einem weißen Pferd mit einem großen Umhang, einem Barett mit Pfeilen drin. Also so, hier bin ich und so. Ne? So ein Typ. Und der andere hieß Michael von Dinkelsbühl. Der hatte beim armen Konrad mitgemacht und der hat praktisch das konspirative Netz geleitet, das über die Wagamunden und fahrenden Händler und was es da so gab, dieses fahrende Volk. Er hat also eine große Rolle gespielt in diesem Informations- und Organisationszusammenhang. In diesem Fall ist auch nochmal ein modernisiertes politisches Programm entworfen worden und für diesen Aufstand brauchte es ja auch Geld, um diese ganze Organisation zu unterhalten. Es sind etliche 1000 Gulden notwendig gewesen, das war also auch schon damals bekannt. Es ist die Frage, wo dieses Geld herkam. Und es gibt einige Historiker, die meinen, dass es von jüdischen Quellen gekommen ist, weil in diesem Programm, das Jos Fritz aufgestellt hat, auch diese Frage mit den Juden, die ja in den Städten auch unterdrückt worden sind, auch eine Rolle gespielt hat. Dafür gibt es aber keinen wirklichen Beleg, deswegen sage ich das mit Vorsicht, aber irgendwie muss das ja passiert haben. Und es gibt also zumindest deutliche Hinweise, dass das so gewesen sein könnte. Jedenfalls war auch wieder alles super organisiert und so weiter und sollte jetzt losgehen. Und kurz bevor dieser Bundschuh jetzt in Tätigkeit treten sollte, gab es da einen Blödmann, der meinte, wenn ich jetzt da mitmache und dann sterbe ich irgendwann und dann komme ich in den Himmel und dann ist da der Gott vor mir und er sagte, du hast ja bei dieser Aktion damals mitgemacht, also kann sich da, was ich jahrelang braten in der Hölle oder so, ich weiß nicht, so Leute sich vorstellen, ich habe keine Ahnung. Jetzt hat er sozusagen Gewissensbisse, dass Gott ihm später da nochmal die Zeche zahlt. Und weil ihn das so belastet hat, ist er zu einem Pfarrer hin und hat das gebeichtet. Ich bin in einem Bundschuh und wir haben das vor und dies und das. Und der Pfarrer hat sich natürlich überhaupt nicht an das Beichtgeheimnis gebunden gefühlt, ist gleich zum Fürsten und gesagt, hier, das ist Busche. Dann haben sie den Typ hops genommen, gefoltert. Dann hat der Aussagen gemacht. Dann wussten sie, dass der Michael von Dinkelsbühl dabei war. Den konnte man relativ leicht fassen, weil er mit so einem bunten Wagen umhertourte. Dann haben sie den Hops genommen und den haben sie dann auch in die Folter genommen. Der war schon beim armen Konrad dabei und der ist dann unter der Folter zusammengebrochen, hat alles erzählt und so ist dieser Bundschuh dann ein drittes Mal, bevor er in Tätigkeit kommen konnte, zerschlagen worden. Nur Jos Fritz hat man nicht gekriegt. Vielleicht reitet er heute noch irgendwo durch die Gegend, aber 1517 verliert sich seine Spur. Also das waren sozusagen zwei wichtige, große oder drei große Ereignisse. Das war der arme Konrad, der zu diesem Zusammenhang gehört. Das war Pfeiffer, Henslein und Jos Fritz. Aber was war jetzt letztlich der Auslöser für den Bauernkrieg? Der Auslöser für den Bauernkrieg, für den großen Bauernkrieg, verschiedene Punkte, aber das ist sicherlich der herausragendste, war, dass am 14. März 1513 Giovanni Medici, italienischer Name, ist immer schwierig auszusprechen für mich, unter dem Namen Papst Leo X. den Stuhl Petris bestieg. Und was kann man über diesen Medici sagen? Er war ein früh verfetteter Verschwender, hatte Freude an derben Späßen und einen ausgeprägten Erwerbssinn, was wahrscheinlich alle Medici so ein bisschen haben, kennt man ja die Bankiersfamilie da. Jedenfalls, was so ein Papst hat, immer so Vorstellungen, sich zur Lebzeit noch ein Denkmal zu setzen, und welches Denkmal hat sich der Leo da überlegt? Die Peterskirche in Rom sollte fertig werden, das ist ja ein schöner Bau, und den habe ich dann gebaut, ein super Teil. Und dafür braucht man natürlich sehr, sehr viel Geld. Und wo sollte man das jetzt herbekommen? Und da kann man vielleicht über die aus Deutschland natürlich. Der Erzbischof Albrecht von Mainz war gleich Feuer und Flamme, das Gebäude zu bauen, super Sache. Und er hatte auch so einen Typ, der das umsetzen konnte, den Namen vielleicht schon mal gehört, Johann Tetzel. Wenn die Münze im Kasten klingt, die Seele in den Himmel schwingt, das war ja damals sein Werbespruch, der heute noch bekannt ist und eigentlich schon aussagt, worum es ging. Man hat also richtig dann so schriftlich niedergelegt, für welche Sünde welcher Preis zu zahlen ist. Und da konnte man sich, also auch schon bevor man die Sünde begangen hat natürlich, das Billett kaufen, war nicht so schlimm, das durchgewunken da später hin. Und die naiven Bauern, die, was weiß ich, da so an diesen Gott glaubten, und die haben da ihre Pimperlinge zusammengekratzt, und auch reichere Leute haben sich daran beteiligt. Es hat also Leute natürlich gegeben, die so Sachen geglaubt haben, aber jeder, der natürlich ein bisschen Verstand im Kopf hatte, dem war doch klar, dass das totale Verarsche war. Also das war jetzt wirklich doch ein bisschen zu viel. Aber der Rubel rollte, würde man heute sagen. Ne? Man sagte dann, in Italien lebt man nicht schlecht von den Sünden in Deutschland. Es kam also jede Menge Geld rein für diesen Petersdom, der ja dann schließlich auch gebaut worden ist. Aber in Deutschland führte das zu einer Empörung intellektueller Kreise, würde man heute sagen. Und es gab dann eine richtige Oppositionsbewegung, vor allem die erste Untergrundliteratur der Geschichte in solchen Einblattdrucken, wo mit derben Zeichnungen, also Ursprung der Mönche, wie so Dämonen Mönche ausscheißen, obendrauf als Bild. Weil ja die wenigsten Leute lesen und schreiben konnten, musste das Bild auch gleich ausdrücken, was unten im Text nochmal stand. Da gibt es also wirklich ganz viele solcher Flugblätter in dieser Zeit, die also gegen den Papst und diesen ganzen Minister vor sich gehen. Also wie gesagt, die erste Untergrundpresse, die es gegeben hat. Untergrundliteratur, sagt man nicht Presse. Ja, das Lasterleben der Päpste. Und in diesem Zusammenhang taucht dann auch dieser Mensch auf. Martin Luther in jungen Jahren, was ist über ihn zu sagen? Ich will ihn so ein bisschen charakterisieren, weil er doch eine wichtige Rolle gespielt hat. Also eigentlich wollte er Jurist werden, hat auch angefangen zu studieren, und dann ist er in ein schweres Ungewitter gekommen, so wie heute ungefähr, und dann hat er gesagt, wenn ich das überlebe, dann werde ich Priester. Hat er überlebt, ist er Priester geworden, nicht irgendeiner. Er hat das natürlich alles sehr ernst genommen, der war damals so knapp 20, so, wo man die Sachen eben wirklich alle sehr, sehr ernst nimmt. Er ist also in strengsten Askese, hat er gelebt, in einem Kloster, und hat die Schrift ganz also nach den Schriftzeichen ausgelegt. Er war da ganz fanatisch, diese Sache dann da auch umzusetzen. Und im Zuge seines Werdeganges, war damals bei vielen Leuten so, hat er jedenfalls hier mal gesagt, er sollte dann mal nach Rom gehen. Also nicht pilgern, sondern er hatte dann Auftrag. 1510. Und nach Rom, heute nach Rom ist ja kein Problem, im Zug, Flugzeug, Auto, zack, zack, ist man da. Aber früher hieß nach Rom gehen, eben nach Rom gehen, mit zu Fuß, weil ein Pferd war teuer und in einem Wagen war es auch nicht unbedingt sicherer. Also man ging zu Fuß, das waren von Wittenberg, wo er gestartet ist, 1500 Kilometer. Dazu brauchte man damals 60 Tage, musste durch die Alpen und den ganzen Kram. Man muss sich das vorstellen, Martin Luther, jugendlicher Mensch, Mönch, nur in Thüringen, nur im Kloster, nur Schleimsuppe, nur Askese und so weiter, glaubt das, was da drin steht, so irgendwie, meine Sinnen muss ich büßen, schmerzen und kraxelt über die Alpen und glaubt jetzt, in Rom sind alle so drauf, ja, alle sind so drauf und sind so jetzt asketisch und nur Wassersuppe und Hosianna und so. Und dann kommt er nach Bella Italia in Rom, Hurenhäuser, selbst der Papst hat Umgang, pflegt Umgang mit Frauen, alle fressen, saufen, machen, schönes Leben und so weiter. Und da ist er natürlich total entsetzt. Das also erschüttert diesen Mann bis aufs Mark. Also sein Besuch in Rom, jedenfalls ist sozusagen der Urknall für, dass er dann sagt, also das geht überhaupt nicht, das hat mit der Schrift nichts zu tun, das ist hier nur Sündenbabel und wir müssen das also, das müssen wir alles anders machen. Er ist dann zurückgelaufen, aber er war sozusagen von Rom bedient, hat dann auch einige oppositionelle Schriften verfasst und Reden und so weiter und hat sich dann relativ bald in Szene setzen können oder wurde in Szene gesetzt, denn man muss sich klar machen, das ist ja nicht Luther allein. Ich hätte gesagt, es gibt also praktisch alle, die ein bisschen denken können, wissen, dass dieser Ablasshandel schon mal was da los ist und auch dieses Papsttum da in Rom, es gibt ja viele Kritiker daran und man spricht dann in Wittenberg, wird so das Zentrum von der Wittenberger Bewegung, das ist also nicht ein Theologe, sondern es ist eine ganze Reihe, die da zusammen sitzen, da gehören nicht nur Theologen dazu, zum Beispiel auch Ludwig Cranach, ein Künstler, der eine Druckerei hat, ist einer, der zum Beispiel darauf kommt, eine populäre Gestalt, sieht er hier so einen Stich, oder ein Holzschnitt, da können wir auch ein Bild von machen und das können wir verkaufen. Also bringen wir Geld rein, der Typ wird populärer, unsere Idee wird weiter verbreitet. Das und sowas kam da auch. Deswegen gab es sehr viele Bilder von Luther, die dann also von Hand zu Hand gingen und so weiter. Da wurde eben auch in dieser Richtung schon gedacht. Und dass das Wittenberg, dieses Zentrum wurde, hängt dann damit zusammen mit Friedrich dem Weisen, der war auch später dann der Fürster von Sachsen. Der stand nämlich der Reformation ziemlich nah. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gab auch Fürsten, die eher auf der Seite des Fortschritts waren und deswegen hat er die praktisch da machen lassen. Er hat auch Wittenberg 1502 zur Universität erhoben, also das gehört alles mit im Zusammenhang. Also es ist nicht Superstar Luther, der das alles bewirkt und alleine da macht, sondern da gehören eine ganze Reihe von Leuten dazu. Aber Luther macht ein paar Dinge, die ihn dann sehr populär machen. Dieses hier ist zum Beispiel, als er die Bulle bekommt vom Papst, also so eine Schrift, dass er sich da zurücknehmen soll und so weiter, verbrennt er die öffentlich, das ist so ein Ding, was ihn also ziemlich bekannt macht und schließlich eskaliert das dann alles am 31. Oktober 1517, wo er dann diese 95 Thesen da annagelt oder in die Welt setzt, jedenfalls das ist dann eine große Sache und dann gibt es ihn wieder Lukas Cranach, der das geruckt, dann geht das in die Welt und dann wird er also ziemlich bekannt, er wird ja sozusagen der Aushängeschild dieser Wittenberger Bewegung, der Reformationsbewegung und wird dann ja vor den Reichstag in Worms zitiert und da gibt es ja dieses berühmte Szene, das natürlich auch hier eine romantisierende Darstellung ist, aber ihr kennt das sicherlich noch, Reichstag, letzter Tagesordnungspunkt, Martin Luther und seine Thesen. Martin Luther sagt dann da so ungefähr, wenn er mir an der Bibelstelle zeigen könnt, dass meine Thesen falsch sind, nehme ich es zurück, sonst stehe ich hier und kann nicht anders. Das ist in dem Moment eine sehr mutige Sache. Ich erinnere an Jan Hus, der verbrannt worden ist. Und es ist völlig klar, wenn der da so eine Lippe riskiert, dann kann ihm da Ähnliches blühen. Aber er hat ziemlich viele Unterstützer. Zum Beispiel Franz von Sickingen, ein Ritterführer, Ulrich von Hutten. Die sind da und haben gesagt, 800 Ritter stehen bereit. Und wenn Luther was passiert, dann werden wir eingreifen. Oder viele andere Leute, die ihn da also sozusagen die auf seiner Seite sind. Trotzdem ist es ein gewagtes Spiel. Er muss auch fliehen aus Worms. Es gibt heute noch die Lutherpforte, so eine kleine Seitentür da im Stadtmauer, wo er dann abhaut. Und sie hätten ihn auch gefasst. Es war also klar, dass er gekidnappt und entführt werden sollte. Und es ist ja nur so, dass Friedrich der Weise mit seinen Leuten ein bisschen eher die Aktion durchgeführt ist, auf die Wartburg gekommen und da gibt dann die Bibelübersetzung. die er auch nicht ganz alleine übersetzt, ist auch wieder ein Team, das das macht, aber er ist eben der, der da vorne steht. In diesem Zusammenhang ist es nochmal wichtig zu erwähnen, wenn man Bauernkrieg sagt, stimmt das natürlich nicht so, weil es ist eine allgemeine revolutionäre Bewegung, die alle Kreise der Bevölkerung im Grunde genommen erfasst und eine ganz wichtige Gruppe damals, die eigentlich, würde man heute sagen, dem Bürgertum zuzurechnen sind, sind die Ritter, deren Tage sind natürlich in dieser Zeit gezählt, weil Schießpulver ist erfunden, man braucht diesen alten Brimborium auch nicht mehr da mit Schwert, dem König der Folgen, man hat jetzt modernere Methoden. Und ihre Einfluss geht also zurück und dann gibt es dieses sogenannte Raubrittertum, Reiten und Rauben, das ist kein Schand, das tun die Besten im Land, das ist so ein Spruch, der damals seine Runde macht. Raubritter ist auch ein bisschen der falsche Begriff, ich will kurz mal darlegen, um was es da eigentlich geht. Ihr kennt sicherlich diesen Spruch, ein Volk, ein Reich, ein Recht, heißt es eigentlich normalerweise. Es gibt damals ja noch keine Justiz wie heute, sondern es basiert alles auf so einem sogenannten Faustrecht. Das heißt, der Fürst ist für seinen Bereich da zuständig, der muss das Recht sprechen, der muss sich auch mit einem anderen Fürsten, wenn es da Probleme gibt, auseinandersetzen. Dafür gibt es ein Reglement, das heißt Fehde. Das ist alles festgelegt, muss ein Brief hingebracht werden, 3 Tage vorher. Dann darf man nur an bestimmten Tagen kämpfen, Schwangere dürfen nicht mit Leidenschaft gezogen werden, Bauern auf dem Feld dürfen nicht angegriffen werden, Weinbauern in Reben dürfen nicht angegriffen werden. Also es gibt da so ein Reglement, nach dem das vor sich geht. Aber natürlich ist es eine Auseinandersetzung zwischen Fürsten, es geht da auch ja entsprechend mit Schlachten und Auseinandersetzungen zu. Und dieses alte, auf germanischen Wurzeln fußende Faustrecht soll abgeschafft werden, man will das römische Recht durchsetzen in dieser Zeit und man verkündet den Landfrieden und sagt, wer jetzt Fehde macht, bricht den Landfrieden, macht Landfriedensbruch und ist ein schweres Sakrileg und das wird also geahndet vom Kaiser. Aber der Kaiser hat natürlich in dieser Zeit, das wird zwar festgelegt, aber nicht die militärischen Möglichkeiten, das überall durchzusetzen. Diese beiden Rechtsauffassungen, Fehde und Dingsschuss noch benannt, das hat man dann später als Raubritter bezeichnet. Ein Mann, der in dieser Zeit, oder zwei Männer, die in dieser Zeit sehr wichtig wären, sind diese hier, hatte ich eben schon genannt, Franz von Sickingen, der Ritterführer sozusagen. Er wird von die Ritter kommen zusammen und wählen ihn praktisch als Chef. Als Anführer, er ist ein sehr einflussreicher Mann in seiner Zeit, hat also mehrere Burgen, Einfluss, ist gebildet, kennt sich also mit allen möglichen Sachen aus, aber eben ist noch auf dem alten Fehderecht und agiert auch danach und der Kaiser kann ihm auch nicht da reinfunken, weil er da 20.000, 30.000 Leute, Landsknechte organisieren kann und so viel Macht hat der Kaiser auch nicht, dass er einen Franz von Sickingen einfach so in die Schranken weisen kann. Ein Mann, der ein bisschen anders drauf ist, Ulrich von Hutten, das ist eigentlich so ein Feingeist, der also Dichter ist und so, ihr seht, habt das ein Grünen Kranz, das war da so eine Auszeichnung damals für Dichter, der also poetische Texte schreibt und so weiter. Aber beide sind also an einer Erneuerung, sind mit den politischen Verhältnissen unzufrieden, wollen eine Erneuerung des politischen Systems im Grunde genommen. Die treffen sich 1519 und wie man so schön sagt, die Chemie stimmt. Obwohl die völlig unterschiedlich so drauf sind, können die gut miteinander und das ergänzt sich also super. Das eine ist der Ritterführer und das andere ist der Poet. Franz von Sickingen will Reformen, will, dass sich alles ändert und da stirbt der Kaiser in dieser Zeit, 1521 und es gibt eine Wahl für einen neuen Kaiser, findet in Frankfurt statt, da sind viele Wahlen damals. Karl V. ist ein Kandidat und Franz von Sickingen ist Fan von Karl V., der ist noch keine 20 Jahre alt und das ist von Sickingen ist die Chance, ein junger Typ, wenn wir dem die richtigen Berater an die Seite stellen, dann wird er sich schon dafür sorgen können, dass sich hier Dinge ändern. Allerdings ist Karl V. eigentlich kein Deutscher, sondern ein Spanier. Kann nur aufgrund seiner Abkunft dann da kommt er als Kandidat in Frage. Franz von Sickingen zieht mit 20.000 Landsknechten nach Frankfurt. Er darf nicht wählen, er ist kein Kurfürst, er ist einfach nur Ritterführer. Die machen einfach nur ein Zeltlager da auf. Aber es ist klar, dass er ein Fan ist von Karl V. Und es ist wahrscheinlich nicht so gut, jetzt den nicht zu wählen, wenn 20.000 Landsknechte vor der Stadt einfach nur so rumsitzen. Ja, also Karl V. wird jedenfalls Kaiser. Und Franz von Sickingen ist gleich begeistert, stellt sich dem zur Verfügung. Es gibt der Krieg gegen Frankreich, das finanziert er mit und setzt sich da voll ein. Aber es kommt nie irgendwas zurück. Und es zeigt sich bald, dass er da aufs falsche Pferd gesetzt hat. Dieser ja, sehr konservative Katholizismus in Spanien und so weiter, in dem dieser Karl V. auch weiter großgezogen wird, zeigt also, dass er überhaupt nicht für Reformen bereit ist und eigentlich gar kein Interesse an diesen Sachen hat und dass das also das falsche Pferd ist. Also Franz von Sickingen ist da sehr enttäuscht. Es kommt in dieser Zeit also mehr da mit Ulrich von Hutten noch zusammen. Die beiden großen Stammburgen, Nannstein zum Beispiel, werden dann als Burgen der Gerechtigkeit erklärt. Sie diskutieren mit anderen Rittern, sie diskutieren mit Vertretern von Städten. Sickingen macht da praktisch schon offene Türpolitik. Leute können kommen, man diskutiert irgendwie Reformpläne und so weiter und so fort. Werden einige Sachen in Bewegung gesetzt. Sickingen, Hutten meint, Sickingen könnte der Volkskaiser werden und so weiter. Man müsste jetzt was machen. Allerdings ist Sickingen zwar ein begnadeter Heerführer, hat auch Möglichkeiten, aber er ist nicht als politische Leitfigur so bekannt. Da bräuchte man jemand anders. Und wer könnte das sein? Martin Luther natürlich, mit dem Ulrich von Hutten Kontakt hat. Und Ulrich von Hutten schreibt also dann Luther an, wache auf, du edle Freiheit, heißt dann das Ding, was er da hinschickt. Und Luther liest sich das durch und schreibt dann an Ulrich von Hutten: Ich möchte nicht, dass mein Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen verfechtet wird. Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch das Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort auch wieder instand kommen. Und der Antichrist wird ohne Gewalt fallen. Also eine theologische Antwort auf eine politische Herausforderung. Luther war eben kein Politiker. Ihm bedeutet dieser Staat nichts und er war so an so gottgegebene Sachen interessiert. Also die Fürsten waren von Gott eingesetzt, deswegen musste man ihnen also dienen. Er wollte auf keinen Fall sich jetzt mit diesen hier gemein machen. Das ist Hutten da abgeblitzt. Da kam das Frühjahr 1522 heran und Franz von Sickingen, ein impulsiver Mensch, der auch unbedingt jetzt loslegen wollte, er sagt, wir können jetzt nicht ewig warten. Hutten sagt, nein, wir müssen zumindest noch mehr Städte hineinziehen in unserem Bund, wir müssen das noch mehr organisieren. Man muss natürlich vielleicht sagen, dass beide zwar an Städte gedacht hatten, die in ihrem Verbundnis mitgemacht haben, an Ritter, aber keiner hat an Bauern gedacht. Nicht, dass sie jetzt den Bauern feindlich gesonnen waren, aber die kamen einfach für sie in ihrem Verständnis als politischer Faktor nicht vor. Das ist, sollte man vielleicht dazu sagen. Sickingen wollte jedenfalls jetzt unbedingt loslegen, hat dann aber früher gesagt, ist jetzt egal, es muss jetzt was passieren und hat also 20.000 Landsknechte zusammengeholt, einen Riesenheer dafür diese Zeit aufgestellt. Hutten hat dann gesagt, okay, dann soll es eben jetzt sein, hat er so ein flammendes Pamphlet, ich hab's gewagt, Mut ihr Deutschen, hindurch, hindurch, es lebe die Freiheit. Das sind dann so Sprüche, die in den Befreiungskriegen gegen Napoleon in ganz anderen Zusammenhang wieder auftauchen, damals waren sie revolutionär gemeint. Ja, diese 20.000 Leute werden zusammengezogen und die kann man natürlich nicht ewig lagern lassen. So ein Landsknecht will ja auch ein bisschen, dass was losgeht, Beute machen, ein bisschen Action und so weiter. Und dann lungerten die da schon 2-3 Monate rum und dann musste jetzt was passieren. Und Sickingen hat dann einfach Trier einen Fehdebrief geschickt, der ist ja erzählt, 3 Tage musste man es vorher ankündigen und so weiter. Also alles nach den Regeln, immer ein Ritter, der letzte Ritter sagt man ja, alles immer nach den Regeln, Fehdebrief und so. Und ist dann nach Trier marschiert. Der Bischof dort, das war ein Mensch, der sich mit militärischen Sachen gut auskannte, hat den Angriff von Sickingen gut pariert. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, das hat Sickingen in Trier nicht einnehmen können. Er hat auch gehofft, dass die anderen Ritter ihm zur Hilfe kommen, ist aber niemand gekommen, außer einer aus Lüneburg, der ist mit 1200 oder 1500 Landsknechten los, der musste durch Hessen. Landgraf Philipp von Hessen hat die umstellt. Und hat dann zu den Landsknechten gesagt, ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder ihr kämpft für den gleichen Sold bei mir mit oder eben rüber runter. Und das ist natürlich klar, was Landsknechte da machen. Also ist die Verstärkung, die eigentlich für Sickingen kommen sollte, dann mit dem Landgraf von Hessen angekommen. Jedenfalls musste er sich zurückziehen aus seiner Burg, um das jetzt kurzer zu fassen. Stammburg war Nannstein in der Nähe von Kaiserslautern. Die hatte er vorbereitet. Er hat auch gesagt, ich kann jetzt nicht 20.000 Leute hier so ein Heer zusammen, das geht nicht. Hat die also entlassen, die ganzen Landsknechte. Nur kruder beibehalten ist auch diese Burg, die hat er vorbereitet. 5 Meter dicke Mauern errichtet, hat viele Kanonen. Kanonen waren ja damals erst erfunden worden. Und diese Festung, dachte er, wäre uneinnehmbar. Dann hat er 2 Fehler gemacht, das wusste man damals noch nicht. Er hat diese Bastionen rund gebaut. Ihr kennt vielleicht früher, spätestens die eckig. Wenn er nämlich runde Bastionen baut, gibt es einen toten Winkel, aus dem die Angreifer angreifen können. Das ist also zwar unvorteilhaft. Außerdem hat er Kalkmörtel benutzt. Und Kalkmörtel braucht ungefähr 1 bis 2 Jahre zum Abbinden. So, er hat das aber im Frühjahr erst errichten lassen. Das heißt, als die dann die Kanonen rangekarrt haben, die Fürsten, ist dieses Mauerwerk, also den Schüssen einfach zusammengebröckelt. War auch die größte Konzentration von Kanonen, die es bis dahin in Nordeuropa gegeben hat. Also Sickingen ist dann praktisch von einem Bündnis, Albrecht von dieser Hessen-Typ und viele andere, waren da, also ein Bündnis, ist dann da in seiner Burg zusammengeschossen worden, schwer verwundet und ist dann auch dort verstorben. Und Hüttnitz konnte noch abhauen, ist dann aber wenig später an Syphilis in, ein halbes Jahr später an Syphilis in der Schweiz verstorben. Von ihm ist auch nichts übrig geblieben. Er ist alles, was er geschrieben hat, seine ganzen Manuskripte sind auf einer von den Burgen von Sickingen mit verbrannt. Also nur das, was gedruckt worden ist, ist uns überliefert worden. Wenn man das überlebt, überlegt, das ist alles 1523 im Mai passiert. Wenn er nur ein Jahr gewartet hätte, der von Sickingen nur ein Jahr gewartet hätte, dann wäre er genau der richtige Mann gewesen, um diese Bauernaufstände mit anzuführen. Das hätte er auch sicherlich gemacht, aber er wurde eben vorher und nein, das war dann das Ergebnis. Vielleicht macht er das Fenster dazu, dann sind wir gleich durch, dass wie uns hier dann die Bücher die 1523 wurde allgemein gesagt, wissenschaftlich hundertprozentig erwiesen, weil wir haben es in den Sternen gesehen und die Sterne lügen nie. Die Welt wird untergehen 1524, das ist also ganz klar. Es wurden dann solche Schriftwerke verfasst und hier ein Zeichen des Frühjahrs, also Fisch, März ist das Sternzeichen, geht die Welt unter. Und das hatte dann solche Ausmaße, dass reichere Leute angefangen haben, Archinoren nachzubauen. Also man dachte, es ist ein Sintflut, dann können wir schwimmen und kommen da weg und so. Ja, aber 1524 kann man auch alles verkaufen und da gab es die ersten Geschichten, die man sich vorstellen kann, die Hysterie, die Welt geht unter. Ja, dann kam das Jahr 1524 heran und ja, es war eigentlich ein ganz normales Frühjahr, war nicht so viel los, wie man da sich erwartet hatte. Und erst im späteren Verlauf des Sommers sollte sich zeigen, dass tatsächlich die Welt sich ändern sollte, weil dort also dann der Bauernaufstand in mehreren Etappen begann. Ich will es hier nochmal an der Karte zeigen, damit wir wissen, wo wir von wir reden. Also hier ist wie gesagt der Bodensee, hier ist das Remstal, von dem ich eben gesprochen habe, das ist Stuttgart, hier diese Gegend hoch Würzburg, hier ist Trier, diese Gegend mit dem Ritteraufstand gewesen. Und da oben geht es dann ins Eichsfeld, Frankenhausen, Mühlhausen, wo dann das weitere ist. Ich rede jetzt von einer Gegend, die jetzt sich hier unten an der Grenze zur Schweiz, der unten Basel da befindet, nämlich das Stühlinger Land. Dazu muss man sagen, war September 1524, Landgrafschaft Stühlingen an der Schweizer Grenze, alle waren eigentlich beschäftigt, es gab da keinen Aufstand, keine Revolte, auch nichts, was irgendeine Revolte irgendwie jetzt ankündigen würde. Die Bauern ächzten zwar unter diesen ganzen Bedingungen, aber hatten sich eigentlich mit ihren Los da mehr oder weniger abgefunden. Es war jetzt September, Ernte wurde eingefahren, naja, und der Landgraf war verreist, aber seine Frau war eben zu Hause und machte da vor sich hin. Und da kam sie auf die Idee, man könnte doch so Weinbergschneckenhäuser sammeln und dann könnte ich da so bunte Garnfäden drum wickeln und die hänge ich mir dann hier ins Fensterchen und da und dann dreht sich das schon pink, das sieht so schön aus, habe ich was zu tun und wunderbar. Also, die Bauern müssen für mich jetzt leere Weinbergschneckengehäuse suchen und dann sind die Leute los, sagt Bauern, Weinbergschneckenhäuser suchen und dann gesagt, wir müssen jetzt die Ernte einholen hier, ne? Da können wir jetzt nicht Weinbergschnecken für diese Tussi da sammeln. Und dann hat die das moralisch natürlich total auf die Beine gebracht, logisch. Also es gibt viel zu tun, dann sollen wir da Weinbergschnecken Häuser sammeln. Gab einen riesen Auflauf und aus dieser moralischen Empörung heraus, wie bei Armin Konrad, wie in anderen Geschichten auch, entwickelte sich gleich eine recht starke Bewegung, ziemlich schnell, dauerte nur wenige Tage und die war so stark, und der Graf war ja auch außer Landes, dass sie wirklich im ersten Moment da wieder Verhandlungen machen mussten, Sachen zurücknehmen, jetzt doch keine Weinbergschneckenhäuser sammeln und solche Geschichten, die Leute erstmal beschwichtigen und sie irgendwie eben mit Labern so ein bisschen bei Laune halten sozusagen. Es gab da nur einen einzigen Typen, einen Landsknechtführer, Hans Müller von Bulgenbach, der meinte, wir dürfen uns jetzt nicht einlullen lassen und irgendwelche Kompromisse, die gar keine sind, eingehen, sondern wir müssen uns irgendwie zusammentun, bewaffnen und Haufen bilden und unsere Rechte sozusagen durchkämpfen. Aber es war natürlich schon sehr spät im Herbst dann, schon im September, Oktober, November, Anfang Dezember hatte er so 1.000-2.000 Leute zusammen, die sind dann aber von einer fürstlichen Truppe da eingemacht worden, sodass dieser Stühlinger Aufbegehren im Grunde genommen damit beendet war. In dieser Zeit ziehen schon einige Priester durchs Land, die neue Lehren verkünden oder jedenfalls das Evangelium anders interpretieren. Und die sagen zum Beispiel, ein Kind, ein Baby taufen, das geht gar nicht, weil das weiß ich gar nicht, was passiert. Also wenn ich getauft werde, muss ich ja wenigstens erwachsen sein, dass ich einen Entschluss fassen kann. Ich will das jetzt auch wirklich sein, Christen. So. Und deswegen haben die alten Christen zu denen gesagt, das sind Wiedertäufer, die machen eine Wiedertaufe. Eigentlich nennen sie sich die Täufer. Und in diesem Zusammenhang mit den Täufern, obwohl er im engeren Sinne keiner ist, taucht auch dann Thomas Münzer auf. Ich will zu Thomas Münzer jetzt kurz Eckdaten sagen. Geboren wahrscheinlich 1489 in Schollberg am Harz. Er ist ein typischer Gelehrter, wie Luther und die ganzen anderen auch. Also er ist von kleinen Kindern mit der Bibel vertraut, kann diese ganzen Sprachen lesen. Alles, was er an theologischen Schriften, was er an revolutionären Schriften rausgibt, ist immer belegt mit Bibelzitaten und so weiter. Man denkt also nur in den Kanon der Bibel, deswegen ist alles immer darin also auch genau zu erklären oder abzuleiten. Was ist über Thomas Münzer noch zu sagen? Man kann auf alle Fälle feststellen, dass er nie lange an einem Ort verweilt. Das gehört auch ein bisschen zu seinem Programm, weil er durch die Gegend eiert und dann die Leute ein bisschen auf Vordermann bringen will. Er ist also immer unterwegs, also mehr als ein Jahr ist er fast nirgends und immer, kann man sagen, endet sein Aufenthalt mit einem Eklat. Entweder muss er fliehen oder aus anderen Gründen, also muss er sich dann da aus dem Staub machen. Ansonsten ist bekannt, dass er auf Frauen wirkt und Frauen auf ihn. Nicht umsonst ist er in einer seiner längeren Aufenthalten im Nonnenkloster von Frohse in der Nähe von Braunschweig, da ist er eben ungefähr ein Jahr tätig, außer eine spätere Frau, die später da läuft, ist aus diesem Nonnenkloster. Und da gibt es so eine kleine amüsante Geschichte. Eine Nonne hat wohl aufgeschrieben, ob das auch in seinen heiligen Schriften steht, dass er den hübschen Mädchen zur Kirche, weil er kleine Geschenke machen würde. Ne? Also das will ich aber jetzt nicht vertiefen, aber solche Storys gibt es da auch. Jedenfalls ist er natürlich ein Mensch, der auf der Seite der Reformation steht relativ bald, ist auch in Wittenberg, kennt auch Luther, ist auch Gefolgsmann von Luther. Also am Anfang können die sehr gut miteinander kommunizieren und muss ja auch sagen, zum Beispiel die Ehe zu heiraten, das ist ja etwas, was genau dieses damals, das ist der Schritt, den man gehen muss als Reformator, weil es ja gegen das Zölibat verstößt und so ähnlich, und deswegen fangen die da auch alle an dann, zu heiraten. Er ist jedenfalls in Wittenberg und kommt mit Münzer und Luther kommen ganz gut miteinander aus und Luther vermittelt ihnen auch ein paar Jobs, würde man heute sagen, also als Prediger. Einer ist herauszuheben in Orlamünde, ist in der Nähe von Wittenberg. Da ist eigentlich ein Karlstadt, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, der gehört zu der Wittenberger Bewegung. Das ist so einer, der noch ein bisschen so kalvinistischer denkt, der sagt also, in unseren Kirchen dürfen wir keine Bildnisse haben. Er macht dann auch so eine Schrift von der Abtuung der Bilder, ist auch verantwortlich für einige Krawalle, wo Leute dann Bilder da abreißen. Wir wollen also nur ein Kreuz haben, ansonsten nicht alles konzentrieren, also auf diese Geschichte. Da ist dieser Karlstadt drauf. Und weil er so in seinen Schriften ist und in Wittenberg unterwegs ist, kann er seinen Job da nicht durchführen. Deswegen sagt Luther zu Münster, geh nur noch dahin und mach du diese Aufgabe dort. Und er geht dahin und trifft dort auf eine Frau, nämlich die Köchin von Karlstadt, und die ist so eine Art Heilige in dieser, also so eine Art Heilige in dieser Gegend verehrt. Frau Köchin heißt, sie ist also keine Schriftgelehrte, das ist damals auch ein bisschen schwierig mit Frauen und Schriftgelehrten, aber jemand, der sich eben so emotional auf die Bibel bezieht. Ihr kennt vielleicht heute so von Evangelianen und so diese Hardcore Predigten, also diese Gottesdienste, wo da einer rumschreit und dann schreit noch einer, der eine wird sich erbohren und jetzt der Heilige Geist hier und ich habe auch ein Gefühl und so, also kann man sich ja so ein bisschen atmen und ein bisschen Huhu machen und dann hat man ja so, dann geht das ja so ab. Und die Frau da, diese Köchin, hatte das drauf, ja, das so zu vermitteln. Sie hat den Heiligen Geist sofort, kriegt also sofort Verbindung zu oben und konnte das auch so vermitteln und konnte da so Sessions durchführen. Und war deswegen also bekannt. Und das fand Münzer total super. Ja, nee, nicht diese dicken Bücher lesen und jahrelang müssen wir sich da abplagen. Nein, der Heilige Geist, Gott, der kann sofort in uns hineinfahren. Wir brauchen diesen ganzen Tand gar nicht. Davon war also total begeistert. Und das hat er dann auch in seinem nächsten Aufenthalt in Zittau nochmal erlebt. Da gab es eben, ich hatte ja gesagt, es gibt so viele kleine sektenartige Zusammenhänge, die gab es in Zittau auch. Niklaus Storch hieß der eine Typ, der da so ein Anführer gewesen ist, der auch so drauf war. Also die haben dann auch solche Sachen da durchgeführt, haben sich da einmal, zweimal die Woche getroffen und dann der Heilige Geist und zack, zack. Münzer, zu der Zeit schon, also revolutionär natürlich schon immer, legt sich da total ins Zeug. Vor allen Dingen einen Feind, den er da ausmacht, sind die Bettelmönche, die sich ja einfach sozusagen die Freiheit nehmen und sagen, in der Bibel, wir leben hier jetzt nach der Bibel und da müssen die anderen Leute uns das Essen ranschaffen, wir müssen da nichts tun und so weiter. So ist ja das Verhältnis da gewesen und da legt er sich mit denen total an. Ich will ein paar Sätze hier mal zitieren, um auch klar zu machen, wie er so ein bisschen durch die Gegend rannte. Die Mönche haben Mäuler, dass man wohl ein Pfund Fleisch von jedem abschneiden könnte und sie behielten dennoch Mauls genug. Ein Freund schreibt, ich habe vor nichts Angst. Aber wenn die ganze Horde der Bettelbrüder mich zerfleischen, hinschlachten will, solange noch ein Atemzug in mir ist, will ich dieser Heuchler Fratzen nicht leiden. Und in dieser Zeit ist er auch schon davon überzeugt, dass er einen Auftrag hat. So, nicht mein Werk treibe ich, sondern das des Herrn. Schwere Kämpfe stehen mir noch bevor, mein Kreuz ist noch nicht vollkommen. Ich glaube bestimmt, dass ich aus früheren Gefahren errettet wurde, um für künftige Kämpfe bereit zu sein. Darum bin ich gesandt, gleich wie Christus vom Vater gesandt. Also er sieht sich da als Werkzeug Gottes im Grunde genommen. Es gibt dann einen Riesenkrawall in Zittau, wo der Niklas Storch und seine Truppe eine große Rolle spielt. Die müssen auch nach Wittenberg danach abhauen. Es geht da um so einen Pfarrer, der so altgläubiger ist und der wird also da malträtiert sozusagen. In diesem Zusammenhang muss Münzer dann auch aus der Stadt entfliehen. Und ich habe jetzt hier vorgelesen, dass er selber sagt, dass er vor nichts Angst hat. Ne? Aber der Stadtschreiber damals schreibt, als Meister Thomas vernommen hatte, dass seine Jünger ins Gefängnis gekommen waren, hat er Fersengeld gegeben bei Nacht und Nebel ins Feld hinaus. Also, ich will jetzt nicht den persönlichen Mut von ihm bestreiten, aber Selbstzeugnisse sind immer so eine gewisse Sache. Jedenfalls ist er dann nach Altstädt gekommen. Altstädt stand unter dem Patronat von Friedrich dem Weisen, der eben der Reformation da wohlgesinnt war. Und dort ist er dann tatsächlich 1,5 Jahre geblieben. Das war so der längste Aufenthalt. Und dort hat er ein paar wirklich revolutionäre Sachen als erster umgesetzt. Er hat die erste Predigt auf Deutsch gehalten. Luther ist ein bisschen später hinterhergekommen. Er hat die erste Gottesdienstordnung auf Deutsch verfasst und gedruckt. Luther macht es ein klein bisschen später. Und er ist der Erste, der sich umdreht zum Publikum. Im Mittelalter hat er sich nämlich eingebürgert. Alle gucken zum Altar auf der Pfarrer da macht den, aber Münzer dreht sich um und spricht zu den Leuten. Also diese drei Sachen setzt er also um in Altstädt. Aber nicht nur das. man darf ja nicht nur in der Theorie sich aufhalten. Im Altstädt, kurz vor Altstädt, gibt es so eine kleine Kapelle, die Mallenbacher Kapelle. Und da ist so eine Mutter Gottes drin und da kriechen immer so ein paar Leute hin, hängen da was hin, so was, so, was man da so macht in so einer Kapelle halt so. Und das ist irgendwie der Stein des Anstoßes. Da wird also in der Kirche auch von Münster immer gesagt, also diese scheiß Kapelle da, da müsste eigentlich mal was unternommen werden und tatatata. Und eines Tages ist es soweit, Münster selber ist nicht dabei, aber eine Truppe macht sich also auf, verwüstet die Kapelle und macht die also zu Kleinholz, die Mallenbacher Kapelle. Und das bringt jetzt den Friedrich den Weisen auf und er sagt, naja, also jetzt die Kapelle demolieren, das geht einfach zu weit. Also warum sollen die da nicht ihre Mutter Gottes da anbeten? Da ist er jetzt also auch kein Freund von dieser Gewaltanwendung und schickt ein paar Leute hin, die im Altstadt mal nachgucken sollen, was denn da jetzt Tango ist sozusagen. Und die stellen dann fest, da gibt es einen Geheimbund, den Altstädter Bund, Chef ist der Münzer. Und Münzer predigt nicht nur irgendwie von der Kanzel irgendwelche theologischen Texte, sondern das sind richtige politische Agitationen und so weiter. Und deswegen wird Münzer dann vorgeladen vor die Fürsten. Ich verkürze das jetzt ein bisschen. In diesem Zusammenhang kommt es dann auch zu der Fürstenpredigt. Also er erzählt den Fürsten da mal, wo es lang gehen soll. Das ist ein sehr revolutionärer Text dann, der da raus entsteht. Und das Ende vom Lied ist jedenfalls, dass er seine Schriften nicht mehr drucken lassen darf, also den Drucker von Altstädt, den muss er entlassen, er wird also mit, er wird reglementiert sozusagen. Am Ende dieser Entwicklung entschließt er sich aus Altstädt zu fliehen und er flieht in die Stadt Mühlhausen, die in der Nähe ist. In Mühlhausen gibt es eine große reformatorische Bewegung, die Stadt ist also als revolutionär sozusagen bekannt, ein Heinrich Pfeiffer ist dort derjenige, der das bewirkt. Er weiß also, dass er da auf fruchtbaren Boden trifft. Er macht sich also nach Mühlhausen auf 1524. Übrigens bei Nacht und Nebel klettert er über die Stadtmauer von Altstädt, seine Frau und so weiter, ist er in der Stadt zurück. Gleichzeitig im Jahr 1524 ist im Süden des Landes eine Entwicklung in Gang gekommen über den Winter, wo die Bauern ein bisschen mehr Zeit hatten und zusammensaßen und nochmal über ihre Sachlage, ihre Problematiken diskutieren konnten. Und es entsteht wieder eine Bewegung, diesmal links von vornherein bewaffnet. Ich werde euch jetzt nicht die ganzen verschiedenen Details auflisten. Es war damals nur so, dass man gesagt hat, der Haufen, das war die Organisationsform, das war der Name, komme zu Hauf, heißt, dass die Leute bewaffnet im Haufen antraten. Der Haufen war immer die bewaffnete Einheit aus dem Ort, aus der Gemeinde. Und deswegen heißt das dann immer Haufen, Baldringer Haufen, Seehaufen, Bodensee und wie sie also heißen. Insgesamt waren das verschiedene Haufen, die sich dann gebildet haben und mehr als 40.000 Aufständische waren also dann unter Waffen, wenn man alles zusammenzählen würde, was da los war. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, es sind nicht nur Bauern, die diesen Aufstand vorantreiben, es sind auch ganz andere Kräfte da, werden die 12 Artikel der Bauern verfasst. Das ist eine wichtige Schrift, denn es ist das erste Mal, dass die Menschenrechte in schriftlicher Form niedergelegt werden. Das ist also im Zusammenhang mit diesem 1524er Aufstand passiert. Es wird auch ein Bauernparlament in Memmingen eingerufen, das nennt sich dann christliche Vereinigung. Man überlegt sich genau, wie man also, was man verändern will. Es ist also nicht einfach nur so eine spontane Erhebung, sondern es gibt also ein politisches Programm. Es werden auch andere Artikel, die sich an diesen 12 Artikel anlehnen, von anderen Haufen dann noch später verfasst, aber das ist sozusagen die Urfassung. Gegen diese Formierung, die sich dann also 1525, im Winter 24 entsteht es, 25 im Frühjahr sind sozusagen diese 40.000 Mann ungefähr unter Waffen, muss natürlich jetzt das Fürsten hervorgehen, wenn es seine Freunde retten will. Und hier treten dann ein paar Menschen auf, ein paar Figuren auf, die will ich kurz mal erklären, weil sie ab und zu mal auftauchen und man vielleicht ein bisschen mehr mit ihnen anfangen kann. Zum Beispiel dieser hier, Götz von Berlichingen, mit seinem berühmten Zitat, ich aber saß ihm an, er kann mich am Arsch lecken. Dieses wunderschöne Zitat hat er wahrscheinlich so nicht gesprochen, sondern diese Figur, die wir heute als Götz von Berlichingen kennen, ist eigentlich eine Erfindung von Wolfgang von Goethe, der in seinem Theaterstück den also als Vorlage genommen hat. Tatsächlich kann man von Götz von Berlichingen sagen, der hat natürlich gelebt, der hatte auch eine Hand ab, deswegen seine Eisenhand, das ist also alles verbrieft und versiegelt, aber er war eigentlich einer von diesen Raubrittern, ein Kumpel von dem Sickingen. Sickingen hat ihn auch mal rausgehauen, weil er in Heilbronn inhaftiert war. Der hat sich aber dann zurückgezogen, hat sich nicht am Aufstand der Ritter beteiligt. Als die Bauern vor seiner Burg waren, haben sie sich vor die Wahl gestellt, entweder schließt sie sich uns an oder deine Burg ist platt, hat er sich denen angeschlossen. Sie haben auch versucht, ihn mal als Heerführer da einzusetzen, aber im Grunde genommen ist es eine sehr zwielichtige Gestalt, die im Grunde genommen immer nur für sich sozusagen da arrangiert. Es hat also keinen Bauernführer und später nach dem Bauernkrieg distanziert er sich auch von allen und sagt, ich bin alle nur gezwungen worden und das ist eine dubiose Gestalt. Ein anderer, der sehr bekannt ist, ist jetzt nicht Rudolf Rittner, das ist nur der Schauspieler, der ihn bekannt gemacht hat, Florian Geyer, den Namen habt ihr sicherlich schon mal gehört. Florian Geyer ist ein Adliger, in jeder Hinsicht, der hatte Kohle, der hatte eine Ausbildung, der hätte eine Karriere machen können in dieser Zeit, aber auf dieser Karriere hat er also geschissen, hat gesagt, nein, ich stelle mich auf der Seite der Revolte, weil ich nicht an diesem alten System teilhaben will. Und der hat aus eigenen Stücken 200 Landsknechte aufgestellt, in schwarze Uniformen gesteckt und hat sie in den schwarzen Haufen genannt. Das war Geyers schwarze Haufen, im Grunde genommen eine Elitetruppe der Bauern. Und die Bauern waren zu dusselig, diesen begabten Florian Geyer als Anführer zu wählen. Die haben gesagt, wir wollen keinen adligen Oberanführer, wir sind ja Bauern, da wählen wir lieber einen Bauern. Wilhelm Rohrbach haben sie dann gewählt, von dem gleich die Rede sein wird. Fatale Geschichte, jedenfalls Florian Geyer nicht, der kann mit seinem schwarzen Haufen mitmachen, aber eben, nicht als Chef hier. Und ihr kennt sicherlich alle das Lied, wir sind das Geyer schwarze Haufen. Und ich habe das schon öfters mal angesprochen, ob die Leute überhaupt hören, was sie singen. Weil zum Lied ist erstmal zu sagen, es entsteht nicht im Bauernkrieg. Es entsteht nach dem Ersten Weltkrieg 1919. Die bündische Jugend, in dem Zusammenhang wird dieser Text entwickelt. Die bündische Jugend ist ja rebellisch zwar, aber weder links noch rechts einzuordnen. Es gibt diverse Liedstrophen, die kann man auch singen teilweise, auch, macht ja auch Spaß und Sauflied sozusagen. Aber eine von diesen Strophen, die geht auf die Geschichte in Weinheim zurück, die werde ich euch gleich vorspielen, die ruft zur Vergewaltigung eigentlich auf. Ja? Und die bezieht sich auch auf eine Vergewaltigung, die da passiert. Und wird trotzdem, also ich weiß nicht, einfach gesungen, man kann sie einfach weglassen, dann kann man das Lied trotzdem singen. Ist jetzt nicht, aber außerdem dieses Ding wird immer in jedem linken Repertoire, habe ich das schon gefunden, dass dieses Teil dort gesungen wird. Ich werde es euch gleich vorführen und dazu auch ein Filmchen. Und zwar ist es ja auch interessant, so wie das damals vor sich ging, wenn die beiden Heere, ihr habt ja gesehen, also lange Spieße, klappen dann so runter, gehen aufeinander los. Wie kommen die denn da so im Kampf? Ne? Also wenn einer so reitet, das kann man sich ja vorstellen, aber diese Spieße, wie soll denn das funktionieren? Dazu muss man den Moment abwarten, bis diese Spieße so parallel sind, dass man da nicht mehr ausweichen kann, also aufeinander zugeht. Und dann setzt man eben kleine Menschen, vor allem Kinder ein, weil damals gibt es ja Kinder wie heute nicht, so wer laufen kann und ein Messer bedienen, der kann ja schon mitmachen. Die rutschen dann unter den Spießen durch und hauen den Gegnern dann die Füße weg und so weiter mit dem Messer und dass sie dann zusammenbrechen, dass man also in diese Spießphalanx hineinkommt. Das ist hier so ein bisschen gezeigt und wie gesagt, diese Strophe, auf was er sich bezieht, kommt gleich danach. Mal sehen, ob es klappt. Ja, und so weiter und so fort. Die Geschichte, auf die es sich bezieht, Weinheim, geht es darum, eine Burg wird eingenommen. Florian Geyer mit seinem schwarzen Augen soll entscheidend bei der Einnahme dieser Burg dabei, aber was sich dann abspielt, hat da nichts mit zu tun. Wie gesagt, der Oberbefehl ist dieser Jecklein Rohrbach, der unter dem Einfluss von Margarete Renner steht, die auch unter dem Namen die Schwarze Margarete bekannt ist und deren Ziel des Bauernkrieges offensichtlich darum besteht, Heilbronn dem Erdboden gleichzumachen, weil sie da irgendwie mal schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Jedenfalls, dieses Duo ist für die Sache hier verantwortlich. Es geht darum, dass der Graf von Helfenstein wird hops genommen und mit einigen Rittern, 20 Stück, ich weiß die Zahl nicht ganz genau, das ist eine Reihe von Rittern dabei. Und Jecklein Rohrbach kommt dann auf die Idee, weil seine Angebetete das auch toll findet, den jetzt durch die Spieße zu jagen. Durch die Spieße zu jagen heißt also, jetzt nicht aber Spießruten laufen, die Spieße werden an den Seiten positioniert und sticht ihn praktisch ab, wenn er da durchläuft, so Stück für Stück. Und weil die Bauern das noch nicht so gut drauf haben, werden zum Test erstmal ein paar Ritter vorgeschickt, sodass sie noch in Übung sind und der Graf da mehr von hat, sozusagen. Und die Gräfin selber ist hier an der Seite so dargestellt, so die eine spätere Darstellung mit der Realität da nichts zu tun, kniet sich vor Jecklein Rohrbach hin und fleht ihn darum an, dass ihr Mann am Leben bleiben soll. Er sagt aber, läuft nicht und so weiter. Sie wird dann auch später vergewaltigt mit ihrer Tochter, nackt auch zum Wagen geschmissen und kommt dann auch in die nächste Stadt, sondern überlebt das und erzählt das dann eben so weiter. Diese Geschichte hat sich wohl tatsächlich so abgespielt. Ist ja noch hier so ein Pfeifer, der da irgendwie so Musik zugemacht hat und so weiter. Ich führe das an, weil es eine Geschichte ist, die da eine Rolle spielt in diesem Bauernkrieg und wo ich auch finde, dass man da so genau gucken muss. Ne, man kann nicht sagen, jeder Adelige ist per se schon mal ein Arsch. Also es gibt da auch andere Sachen. Man kann auch nicht sagen, alles, was die Bauern machen, ist super, weil es gibt da auch ganz andere Geschichten. Dass man gesagt wird, ja, diese Gewalt hätte damals eine andere Rolle gespielt, Leute wären anderes gewohnt. Mag sein, aber trotzdem finde ich diese Geschichte jetzt ist eher so ein Beispiel, das man sich hätte ersparen können. Die fürstlichen Truppen, es gibt verschiedene Schlachten, das entwickelt sich so ein bisschen, das verkürze ich jetzt. Derjenige, der das jedenfalls vor allen Dingen erledigt, dieser Mann, der dann Bauernjörg genannt wird, Georg III. Truchsetz von Waldenburg, der ist also der Oberbefehlshaber der fürstlichen Truppen. Und es gibt dann eine Entscheidungsschlacht in Süddeutschland, die also das Schicksal der Bauern besiegelt und die ist in Böblingen. Böblingen ist bei Stuttgart, heute Teil von Stuttgart. Die Schlacht ist kurz erklärt. Ihr seht ja auch hier, es waren ungefähr doppelt so viele Bauern wie fürstliche Truppen. Die Bauern hatten eine relativ einfache Strategie. Es gab den sogenannten verlorenen Haufen, die Entschlossenen, die also den Angriff sozusagen angeführt haben. Die hatten eine rote Fahne, aber nicht die revolutionäre Fahne der Arbeiterklasse, die gab es damals noch nicht, die hatten einfach eine rote Fahne. Und dann gab es den Gewalthaufen, das war also die geballte Macht, die dann in die Lücke vorstieß. Und da ist eben der verlorene Haufen los und die fürstlichen Truppen hatten da relativ gut ihre Kanonen wohl eingestellt, die haben dazwischen geballert und gleich eine Kavallerieattacke geritten. Die sind in Panik geraten, sind diesen Gewalthaufen in Panik zurückgelaufen. Die Panik hat sich also sozusagen fortgesetzt und sind dann geflüchtet und sind dann niedergemetzelt worden im Grunde genommen. Deswegen sind da also über 3.000 bis 4.000 Bauern an dem Tag einfach niedergemäht worden. Die Fürsten hatten da eine Handvoll Leute, die sie bei diesem Massaker dann verloren haben. In Böblingen selber, falls ihr mal da hinkommen solltet, ist das auch wunderbar dokumentiert. Also schon, wenn man da reinfährt, ist ein großes Denkmal, das darauf hinweist. In Böblingen selber, ähnlich wie Heilbronn, im Zweiten Weltkrieg sind sich Einstein aufeinander geblieben, aber es gibt so eine Art alte Innenstadt und da gibt es so ein riesiges Museum, 3 Etagen mit allen möglichen Ausstellungsstücken drin. Und das, was man bei jedem Bauernkriegsmuseum findet, egal ob Ost und West, eine authentische Darstellung der Schlacht mit so und so vielen tausend Zinnfiguren, könnt ihr euch da auch anschauen. Jedenfalls nach der Schlacht von Böblingen war in Süddeutschland im Grunde genommen die Entscheidung gefallen. Danach gab es noch ein paar Auseinandersetzungen, aber wie gesagt, das hatte keine Relevanz mehr. Und Jecklein Rohrbach wurde in diesem Zusammenhang natürlich dann auch gefasst. Dann kam die Rache der Fürsten, die folgendermaßen aussah, dass man ihn an einem Pfahl gekettet hat und ein Feuer um ihn herum gemacht hat, und zwar in dem Abstand, dass er nicht gleich verbrannt ist, sondern er wurde praktisch bei lebendigem Leibe gebraten. Das hat sehr lange gedauert. Und die Fürsten saßen auch drumherum und ein paar haben da so also den Scheit noch reingeschmissen, um sich an der Sache zu erfreuen. Weil lebendig Leibe gebraten ist schon, finde ich, eine doch auch recht harte Form der Hinrichtung. Und wo wir dabei sind, will ich noch ein anderes Schicksal vorstellen. Jörg Rathgeb, einer der großen Künstler dieser Renaissancezeit, hatte sich auf die Seite der Bauern gestellt, wurde auch geschnappt und in Stuttgart. Und dann in Pforzheim wurde eben der Prozess gemacht und das Urteil lautete Vierteilung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Vierteilung. Eine war, dass man die vorher umbrachte, die Delinquenten, und dann die Leiche praktisch auseinandergerissen hat. Es gab aber auch die Möglichkeit der brutalsten Art, dass man bei lebendigem Leibe mit 4 Pferden den einfach auseinanderreißt, den Menschen. So ist das bei Jörg Rathgeb passiert. Und die vier Teile wurden dann in den vier Ortshausgängen von Pforzheim abgelegt, damit jeder da sehen konnte, was Sache war. Ja, und den will ich auch noch nennen, Florian Geier, gibt dann noch so eine Nachfolgeschlacht bei Ingolstadt, wird in einen Hinterhalt gelockt und dann dort auch niedergemacht. Also die ganzen Anführer der Bauernaufstände werden, nachdem diese Haufen geschlagen sind, also überlebt es praktisch niemand. So, jetzt habe ich nur anderthalb Stunden geredet. Es wäre jetzt möglich, eine kleine Pause zu machen, weil dann kommt jetzt der Höhepunkt. Nochmal Münster, die Schlacht von Frankenhausen und was das mit heute zu tun hat. Deswegen würde ich sagen, zum Durchlüften nochmal kurz 10 Minuten Zigarettenpause. Dann wollte ich zum zweiten Teil der Geschichte kommen und das ist dann die Schlacht von Frankenhausen und ihre Vorgeschichte, die sich wenige Tage nach der Schlacht von Böblingen abgespielt hat. Mühlhausen in Thüringen steht heute seit den 50er Jahren auch so ein Münzer-Denkmal rum. Da gibt es auch ein Museum, kann man sich da auch angucken. Das bleibt auch bestehen. Man nennt es offiziell Museum, weil es noch didaktisch so gemacht, auch heute noch so besteht, wie es zu DDR-Zeiten gemacht worden ist. Also die Erklärungen, die einzelnen, haben sich wohl geändert, aber die Ausstellungsstücke sind die gleichen. Das heißt, das Besondere ist, dass es da nur ein Schwert, ein Richtschwert und eine Kanone gibt, die aus dieser Zeit stammen. Alle anderen Ausstellungsstücke sind sozusagen gemacht, so wie sie hätten sein können oder waren, also nicht aus der Zeit. Und das würde man also heute nicht mehr machen. Trotzdem lohnt es sich, Mühlhausen aufzusuchen, nochmal dieses Museum sich anzuschauen, wenn man da ist. Es gibt dann auch im Rathaus, ist dieser Saal auch noch erhalten, wo dieser ewige Rat von Münzer verkündet worden ist. Dazu kurz gesagt, Münzer kommt also zweimal in Mühlhausen. Ich will aber jetzt nur die Geschichte ab 1524, wo er dann 1525 erzählen, wo er dann den Rat der Stadt im Grunde genommen übernimmt. Also die Stadt ist sowieso auf der Seite der des Aufstandes sozusagen. Heinrich Pfeifferlicher genannt, ein Mensch, der in Mühlhausen wirkt, hat da der Kopf der Bewegung da ist. Münzer kommt praktisch dazu. Es wird dann der ewige Rat ausgerufen von Münzer, hier dargestellt auf einem Bild, was man auch in Mühlhausen noch sehen kann, von 1960 von einem sowjetischen Künstler, Realsozialismus, so wie Münzer da loslegt. Das ist natürlich eine Erfindung, aber er propagiert diesen ewigen Rat und dann wird sich entschlossen, einen Kriegszug durchs Eichsfeld zu organisieren, um die Bewegung jetzt ins Laufen zu bringen, praktisch werden zu lassen, sozusagen. Dieser Zug durchs Eichsfeld, den wird es jetzt nicht im Einzelnen machen, darstellen, geht so vor sich, dass man eben Burgen und Klöster attackiert und das ist auch sehr gut organisiert. Es gibt einen Beutemeister, der also die Beute, die gemacht wird, verteilt. Und zwar jetzt nicht wie ein Räuberhauptmann, jeder kriegt 5 Mark oder so, sondern die Beute soll natürlich dafür sein, dass der Aufstand weitergeführt wird und soll also in eine gemeinsame Kasse dann einfließen. Ein paar andere Sachen werden auch verteilt. Und es gibt auch einen Brandmeister, der dafür verantwortlich ist, dass dann auch die Klöster fachgerecht niedergebrannt werden. Hierbei zieht man da einmal durch die Gemeinde und hier muss man sagen, Thomas Münzer ist der natürlich der Kopf der Bewegung, aber er ist kein militärischer Führer. Trotzdem hat er da eine Idee, die hätten die Bauern vielleicht umsetzen sollen. Heldrungen, da gab es oder gibt es immer noch ein Wasserschloss, damals sah es natürlich ein bisschen anders aus. Da ist der Graf von Mansfeld, so ein Widersacher dieser Bewegung natürlich. Und die Fürsten hatten sich noch nicht zusammengerauft, also die verschiedenen Heere, die sie dann in Frankenhausen zusammenziehen. Und die wollte er angreifen, diesen Typen. Aber die Bauern sagten, nee, wie ich sagte, ist ja basisdemokratisch, man stellt sich erstmal auf und diskutiert. Und nee, wir wollen jetzt nicht diesen Grafen, wir wollen erstmal die ganzen Klöster uns angucken, was es da noch so zu finden gibt. Und machen da so, also dann nicht hin, das ist praktisch unklug gewesen, weil wenn sie den Grafen von Mansfeld da aufgenommen hätten, das wäre dann auch anders verlaufen. Aber wie gesagt, ist so geschehen, wie es geschehen ist. Ja, was kommen die nach Mühlhausen dann zurück? Und als sie in Mühlhausen zurück sind, ereilt sie der Hilferuf aus Frankenhausen. Frankenhausen hat sich auch auf die Seite des Aufstandes gestellt. Ein paar Bauern haben sich dort versammelt und es scheint sich dort also jetzt die Schlacht abzuzeichnen. Winzer sagt gleich, wir müssen dahin. Aber sein Appell fällt gar nicht auf so großen Widerhall. Es sind dann nur 300 Leute, die sich ihm anschließen. Die ließen ein paar Kanonen da, die sie mitnehmen, so ein paar kleine Feldschlangen, aber es sind aber nur 300. Also vorher waren es natürlich viel mehr. Aber mit denen zieht er dann also los Richtung Frankenhausen, seht ihr ja da oben. Altstädt seht ihr da auch, das ist in der Nähe, ganz in der Nähe. Münzer trifft im Lager ein, das ist so, die Bauern sind erst in der Stadt Frankenhausen drin, wo sie sich sammeln. Und er ist, obwohl er keine offizielle Position innehat, ist er der unumschränkte Anführer, also per se sozusagen. Es ist klar, dass er der Wortführer ist, der die revolutionären Schriften verfasst hat. Und er, obwohl er jetzt nicht der militärische Anführer ist, da werden andere Leute für gewählt, weiß er schon, was zu tun ist. Das ist eine Sache, die ihm dann einige Leute sind der Meinung entsetzt, wenn sie das hören, aber die eigentlich richtig ist. Sie haben 4 Leute vom Grafen von Mansfeld gefangen, einen Pfarrer und noch 3 andere. Und er kommt in das nach Frankenhausen und lässt sie sofort öffentlich köpfen. Und zwar will er mit diesen Sachen klar machen, er ist jetzt da, jetzt geht es ums Ganze, es gibt jetzt keine Kompromisse mehr, es ist klar, man hat sich jetzt entschieden und so wird jetzt verfahren. Das ist praktisch schon eine klare Ansage. Das mag uns ein bisschen brutal vorkommen, aber wenn man sich ein bisschen reinlegt in die Situation, dann denke ich, ist das durchaus eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist. Sofort setzt er sich hin und lässt und schreibt Briefe, weil er klar ist, müssen noch mehr, möglichst viele Bauern da zusammen, wie Aufständische zusammengeholt werden. Und er schreibt also diverse Briefe an Orte, wo er gewesen ist, zum Beispiel nach Altstädt, wo er eine Zeit lang Pfarrer war und wo es Leute gibt, die ihn also folgen würden. Und dieser Brief nach Altstädt, den ich jetzt mal mit 3-4 Sätzen, Auszügen euch zu Ohren bringen will, da ist diese revolutionäre Rhetorik nochmal richtig drin, das ist das berühmte Dran, Dran, Dran drin, was er da rausbringt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine auch völlig klare, radikale, kompromisslose Sprache. Lasst euch nicht erbarmen, ob euch der Esau gute Wort vorschlägt. Segnet an den Jammer der Gottlosen. Sie werden euch also freundlich bitten, greinen, flehen wie die Kinder. Lasset euch nicht erbarmen. Reget an, in Dörfern und Städten und sonderlich die Berggesellen mit ander guter Burse, welche gut dazu wird sein. Wir müssen nicht länger schlafen. Dran, dran, dieweil das Feuer heiß ist. Lasset euer Schwert nicht kalt werden. Schmiedet Pinke Panke auf den Ambossen Nimrods. Werfet ihnen den Turm zu Boden. Es ist nicht möglich, dieweil sie leben, dass ihr der menschlichen Furcht solltet leer werden. Man kann euch von Gott nicht sagen, dieweil sie über euch regieren. Dran, dran, weil ihr Tag habt. Gott gehet euch vor. Folget, folget. Das sind natürlich Worte oder das sind Pamphlete, die ein Luther niemals von sich geben würde. Also der ja, wie ich hatte schon mal gesagt, sagt, alles ist Gott gegeben, die Herrschenden können über uns herrschen und so weiter. Das ist hier völlig klar. Also die Gewalt soll gegeben werden, dem gemeinen Mann. Das sind dann solche Dinge, die in dieser Phase von Münzer postuliert werden, das ist ganz klar eine revolutionäre Rhetorik. Er schreibt dann auch nochmal an die Erfurter an Hilfe gesucht, da habe ich auch nochmal 3 Sätze, die ich euch hier vorführen will. An die Erfurter, 13. Mai 1525. Helfet uns mit allem, das ihr vermöget, mit Volk, Geschutz, auf das wir erfüllen, was Gott selber befohlen hat. Ich will euch erlösen von denen, die euch mit Tyrannei gebieten. Ezechiel 34 und 39. Ihr Vögel des Himmels, kommt und fresset das Fleisch der Fürsten. Und ihr wilden Tiere, saufet das Blut der großen Hänse. Es bezeugen fast alle Urteile in der Schrift, dass die Kreaturen müssen frei werden, soll sonst das reine Wort Gottes aufgehen. Habt ihr nur Lust zur Wahrheit, machet euch mit uns an den Reihen. Den wollen wir gar eben treten, dass wir dem Gotteslästerer treulich bezahlen, dass sie der armen Christenheit mitgespielet haben. Schreibet uns wieder eure Meinung, denn wir haben guten Sinn zu euch, allerliebsten Brüder. Thomas Münzer, von wegen der gemeinen Christenheit, Ich hoffe, dass ihr nie irgendwie nach Erfurt eine Hilfe gesucht schicken müsst. Aus Erfurt ist keiner gekommen und es war dann auch so weit. Es gab einen legendären Bauernhaufen, den Werrerhaufen. Und der Werrerhaufen wollte auch in die Richtung Frankenhausen, aber es setzte sich dann immer mehr durch, dass da die Schlacht wahrscheinlich verloren gehen würde. Es sind jedenfalls, hat er sich ein bisschen aufgelöst. Ein paar Leute sind noch in Richtung Erfurt und die Erfurter haben dann die Anführer vom Werrerhaufen einen Kopf kürzer gemacht und haben die auf Spieße vor die Stadt gesteckt, sodass als die Fürsten kamen, hier Friedrich von Hessen und so, gleich gesehen hat, auf welcher Seite die Stadt war. Aber das ist auch nur so eine Nebengeschichte. Wichtig ist jetzt vielleicht mal Frankenhausen zurückzukommen. Also die Stadt hatte sich dem Aufstand angeschlossen. Aber als jetzt die fürstlichen Truppen, es waren also 8 Adlige, die da ihre Truppen zusammengezogen haben, über 8.000, zwischen 8 und 10.000 Landsknechte, alles natürlich erfahrene Kriegsleute, viele Reiter und so weiter und vor allem viele Geschütze. Da haben die Frankenhäuser so ein bisschen Muffensausen gekriegt, haben gesagt, wenn das jetzt hier richtig hart abgeht, dass vielleicht die Stadt nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Da wurde diskutiert, deswegen hat man dann gesagt, ja, die Bauern, die Aufständischen gehen aus der Stadt raus mit allen Kanonen, aber sie haben auf den kleinen Anhöhe vor Frankenhausen, auf dem Hausberg, heute heißt es da eben Schlachtwerk oder Schlachterstadt, und haben da eine Wagenburg errichtet. Das war so ein Verteidigungssystem, das aus den Hussitenkriegen bekannt war, in dieser Zeit durchaus etwas, was einen Angriff aufhalten konnte. Das ist hier eine Abbildung, natürlich nicht die von Frankenhausen, da gibt es keine. Aber was ihr bei dieser Wagenburg hier seht, ist, dass hier ein Graben ausgehoben ist. Das gehört immer zur Wagenburg dazu. Ist natürlich besser, einen Graben zu haben, den man durch muss. Und das ging in Frankenhausen deswegen nicht oder schlecht, weil es ein sehr harter Erdboden war. Die haben also keinen Graben ausgehoben. Das war ein großer taktischer Nachteil, der sich dann bald darstellen sollte. Zur Schlacht selber. Eine kleine schematische Darstellung. Es gab ein Vorgeplänkel am 14. Mai 1525, so eine kleine Vortruppe, die von den Bauern zurückgeschlagen worden ist. Danach waren die eigentlich relativ gut drauf, meinten das ja jetzt auch so ein Zeichen, dass sie würden das schon in den Griff kriegen, sie könnten die fürstlichen Truppen schlagen. Sie waren aber eingekesselt und die Fürsten, muss man sich ja vorstellen, vom Berlichingen hatte ich das schon mal erwähnt, dass teilweise auch fürstliche oder Adlige bei den Bauern mitmachten, die praktisch so mehr oder weniger dazu gezwungen waren. Also die Bauern zogen vor die Burg, entweder ihr macht bei uns mit oder ihr Burg ist platt. Das hatten sie im Harz auch gemacht. Der Graf von Stolberg war also noch in diesem Lager und den wollten die Adligen unbedingt da noch rausholen, bevor es losging. Und deswegen haben sie eine Verhandlung mit den Bauern über das weitere Vorgehen sozusagen versucht ins Werk zu setzen. Haben also abgemacht mit den Waffenstillstand und eine gewisse Zeit festgelegt und in der also diskutiert werden sollte über die Vorschläge der Fürsten, die vorgeschlagen hatten, dass die Bauern die Waffen niederlegen, Münzer und ein paar andere Anführer ausliefern und dann würden sie wahrscheinlich nicht einen Kopf kürzer gemacht werden, irgendwie so eine Art. Über diesen Vorschlag hat man jedenfalls diskutiert dann und das war keine Diskussion, die gleich entschieden war. Da wurde also lange, also das sind die Zeugnisse, lange darüber diskutiert, wie jetzt vorzugehen ist, war nicht einhellig gleich, weil die, das hier vorstellen, die war klar, es waren jetzt eingeschlossen, es ging jetzt ums Ganze sozusagen. Aber Münz hat sich natürlich durchgesetzt, gab dann eine Abstimmung, 2 waren für seine Auslieferung, die anderen eben nicht. Und die beiden, die natürlich für die Auslieferung waren, das konnte man auch nicht so über sich ergehen lassen, sind natürlich dann gleich einen Kopf kürzer gemacht worden. Jetzt war klar, es geht sozusagen los. Und in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen war, wo die beiden Abgestimmten den Kopf verloren hatten, auf einmal dieser Regenbogen. Und dazu muss man wissen, dass das Emblem, das Zeichen von Münzer der Regenbogen war. Er hatte in das ist das Bündnis von Gott mit dem Menschen in seinem Verständnis gewesen. Er hatte in Mühlhausen eine Regenbogenfahne gemalt, mit der war er auch mit seinen 300 Getreuen und den 6 kleinen Kanonen nach Frankenhausen gekommen. Das war ein super Auftritt natürlich gewesen. Und er hatte jedenfalls diese Regenbogen, hatte er, und jetzt ging der Regenbogen auch über dem Schlachtfeld auf. Und es gibt da ein Zeugnis von Hans Hutt, das ist ein Hut, das ist ein Wiedertäufer gewesen, der da beteiligt war und weggekommen ist. und der später gefasst worden ist und das ausgesagt hat. Das will ich hier kurz mal einfach abspielen. Aussage des Wiedertäufers Hans Huth. Actum auf 26. Tag Novembris anno 1527. Hans Huth sagt an gütlicher Frag, der Münzer hätte am Sonntag, als am Montag die Bauern geschlagen worden wären, zu Frankenhausen gepredigt. Gott, der Allmächtig, wolle jetzo die Welt reinigen und hätte der Oberkeit den Gewalt genommen und den Untertanen geben. Da würden die Obern schwach werden, wie sie denn schwach wären, und sie würden bitten. Aber sie sollten ihnen keinen Glauben geben, denn sie würden ihnen keinen Glauben halten. Und Gott wäre mit ihnen. Denn die Bauern hätten an einem jeden Fähnlein ein Regenbogen gemalt geführt. Hätte der Münzer gesagt, das wäre der Bund Gottes. Und als der Münzer den Bauern obgemelden Maßen 3 Tage nacheinander gepredigt, wäre allwegen ein Regenbogen am Himmel um die Sonnen gesehen worden. Denselbigen Regenbogen der Münzer den Bauern gezeigt und sie getröstet und gesagt, sie sehen jetzo den Regenbogen, den Bund und das Zeichen, dass es Gott mit ihnen haben wollt. Sie sollten nur herzlich streiten und keck sein. Und er, Huth, hat den Regenbogen auch gesehen. Die Predigt von Münzer in Mühlhausen ist natürlich nicht überliefert. Aber wenn man sich mit der Gestalt Münzer auseinandersetzt, sollte man auf alle Fälle Ernst Bloch das Buch Münzer lesen, also ohne T geschrieben, aus den 1920er Jahren. Bloch Buch basiert vor allen Dingen auf den Originaltexten von Münzer, die er dann da dokumentiert. Das ist zu lesen manchmal nicht ganz einfach, aber es ist jedenfalls authentisch. Und Bloch nimmt in seinem Band auch eine Beschreibung von Melanchthon auf, der 3-4 Jahre nach der Schlacht diese Rede beschreibt. Schreibt dann auch da rein, dass das natürlich nicht die Worte von Münzer sind, dass sie, das merkt man gleich und so weiter, aber da es relativ kurze Zeit danach aufgeschrieben worden ist, billigt er ihm Authentizität zu. Und in dieser Rede, die Münzer da gehalten hat, soll vorgekommen sein, dass er eben dann auch gesagt hat, die sollten sich nicht fürchten, die Bauern, er würde mit seinem Gewand sozusagen die Kugeln, die kommen, auffangen und das würde ihnen also nicht zu Leide tun. Diese Geschichte mit dieser Auffangen der Kugeln ist dann relativ volkstümlich öfters mal verwendet worden, die auf dem Notgeldschein und so weiter, die taucht jetzt ab und zu mal auf. Ihr müsst euch vorstellen, die Entscheidung ist gefallen, es ist immer noch der Waffenstillstand, hätte jetzt noch eine Zeit lang gedauert. Jetzt kommt auf einmal der Regenbogen oder das Halo, das ist so ein Regenbogenring, der um die Sonne erscheint, das ist relativ selten, kommt aber auch ab und zu vor, ist am Himmel. Jetzt Münzer und die Bauern natürlich, das ist ihr Zeichen, das ist auf der Fahne. Jetzt denken sie natürlich, jetzt werden wir gewinnen, das ist völlig klar. Und es beginnt praktisch ein Gottesdienst spontan, die Bauern fallen auf die Knie und fangen an zu singen. Sind jedenfalls in dem Bewusstsein, dass sie siegen. Und ihr müsst euch vorstellen, dass bei der Diskussion, sag ich ja basisdemokratisch, die so naiv sind, dass sie sagen, ja, jetzt Waffenstillstand, sie stellen gar keine Wachposten auf. Also alle sollen sich an der Diskussion beteiligen, alle sind da zusammen, es gibt niemanden, der guckt, was passiert denn da jetzt bei den anderen. Die fangen jeweils an zu singen und die Fürsten sehen natürlich auch, was da los ist, also Lichtzeichen am Himmel und so, und denken, also da müssen wir jetzt natürlich relativ schnell zuschlagen, damit da nicht noch eine Schwierigkeit daraus erwächst. Ja, und die haben natürlich ihre Kanonen gut eingestellt in dieser Zeit und während die also anfangen zu singen, schießen sie mit den Kanonen zwischen die Leute und das ist natürlich dann, ihr singt da vor euch hin und glaubt jetzt, dass ihr gewinnt, aber einmal krachen die Kanonenkugeln und die Leute werden da zerfetzt, das ist natürlich klar. Und gleichzeitig beginnt der Angriff der Landsknechte, den Fuß und natürlich vor allen Dingen den Berittenen. Und wenn er mal Pferde, also wenn das mehrere Pferde sind, mehrere Tausend, wenn die angaloppieren, dann fängt die Erde an zu zittern. Und wenn man sich das vorstellt, dass die Kanonenkugeln da einschlagen, damit Kriegsgeschrei diese Horden da losbrechen und die Erde fängt so an zu zittern, dann ist klar, was passiert. Eine Panik bricht aus unter den Bauern und sie fliehen kopflos in die einzige Richtung, die ihnen also Rettung bieten könnte, in die Stadt Frankenhausen, und die fürstlichen Truppen einfach hinterher und erschlagen jeden, den sie da kriegen können. Deswegen heißt jetzt der Weg vom Schlachtberg nach Frankenhausen auch Blutrinne, weil dann da 5000 erschlagene Bauern liegen. Es gibt nur wenige, die sich zur Wehr setzen können. Es wird davon gesprochen, dass diese 300, die mit Münzer kamen, dass es von denen einige Gegenwehr gibt. Das sind dann die 5 Reiter und die 3 Landsknechte, die erschlagen werden, gehen wahrscheinlich auf die Konto von denen. Aber für den Schlachtablauf hat das natürlich keinerlei Konsequenzen. Das ist ein Abschlachten. Und es geht dann auch weiter in der Stadt Frankenhausen. Die fürstlichen Truppen nehmen da alles auseinander. Es gibt hier eine Zeugenaussage davon. Haben auch alsbald die Stadt mit dem Sturm angegangen, die auch erobert und was drin von Mannspersonen gefunden, alles erstochen, die Stadt geplündert und also mit der Hilfe Gottes dieses Tages Sieg und Überlage erlangt, im Verhoffen damit ein gutes Werk angerichtet und vollbracht zu haben. Am folgenden Tag wurden dann noch 600 Gefangene enthauptet, also sind da alle Leute, sollten dort abgeschlachtet werden. Münzer selber war erst nicht gefangen, ist mit der Truppe da runtergeflohen und man wusste nicht, wo er sich aufhält. Einer von den Adligen sollte da in so einem Wohnturm da dann übernachten und hat seinen Landsknecht vorgeschickt, mal gucken, ob da auf dem Dachboden noch irgendwas ist. Und dann in seiner Kammer lag so ein kleines, zierliches Männlein im Bett und sagte, er war krank und mit der Schlacht nichts zu tun und so weiter. Unter dem Bett war dann so ein Beutel mit Briefverkehr. Mansfeld, Graf von Mansfeld mit Münzer, und es war klar, das ist Thomas Münzer, hat sich dann auch zu erkennen gegeben und wurde dann eben dort verhaftet. Vielleicht ist dieses Schicksal dort ihm insofern gnädig gewesen, weil dann die Frauen auf einmal auf die Fürsten zugingen und sagten, ihr könnt nicht alle Männer hier erschlagen, wir müssen ja irgendwie hier weiterleben und arbeiten. Wenn ihr jetzt hier jeden Mann erschlagt, dann ist alles sozusagen am Ende. Und dann haben die Fürsten denen einen Vorschlag gemacht. Und der lautete, die Bauern der umliegenden Dörfer gaben den Fürsten selbst ihre Anführer und Prediger gebunden die Hände. Also sie sollten sie selbst ausliefern, haben sie auch gemacht. Die Weiber wurden, um ihre Männer frei zu bekommen, dazu angerichtet, gebundene Predikanten mit Knütteln zu erschlagen, dergestalt, dass das Hirn an den Knütteln gehangen habe und die Köpfe gewesen wie gesotten Krauthaupt. Also die Frauen mussten dann die Anführer, die sie ausgeliefert hatten, vor den Augen der Fürsten zu Fall schlagen. Und dafür konnten dann die Männer, die noch übrig waren, gehen. Das ist also das eine Gemetzel, aber dann gibt es ja noch Mühlhausen, die Stadt, die sich ja zwar als Aufständische den Aufstand angeschlossen, aber die jetzt keine Truppenkontingente geschickt hatte nach Frankenhausen, also das sind 300. Die Fürsten sind dann auf Mühlhausen, haben dann schon Boten geschickt, die Mühlhäuser haben gesagt, wir wollen keinen Krieg, also wir setzen uns da nicht zu Wehr. Dann wurde gesagt, ja, als Geste Unterwerfung sollen 5000 Jungfrauen und Frauen in weißen Gewändern dem fürstlichen Heer entgegenkommen, haben sie auch gemacht. Trotzdem sind sie natürlich in die Stadt rein, haben dann da auch wieder Leute verhaftet und diese ganzen Geschichten und dann auch im Kriegslager noch einige hingerichtet. Münzer selber ist in diese Wasserburg Heldrungen gekommen und wurde da ungefähr 2 Wochen gefoltert. Und dann sind da verschiedene Aussagen zustande gekommen, also alles widerrufen und der ganze Kram, aber das muss ich, denke ich, nicht weiter erklären. Eine Folter im Mittelalter, da wird man wahrscheinlich alles zugeben und sagen. Und das ist eine Sache, der braucht man also nicht keinen Wert drauf zu legen. Es gibt jedenfalls dann da entsprechende Pamphlete. Er wird schließlich nach Mühlhausen gebracht und mit dem Pfeifer zusammen dort hingerichtet. Auch dazu noch ein 2 Zeugenberichte. Das Ende. Es ließen auch die Fürsten Münzer und Pfeifer mit dem Schwert richten und danach spießen. Münzer setzten sie an den reißenden Berg, Pfeifer aber an die Wegscheide bei der Schadeberger Warte, als man nach Bollstedt geht. Auch wurden in dem Lager bei Görma 26 mit dem Schwerte gerichtet von den Gefangenen. Mühlhausener Stadtchronik. Herzog Georg von Sachsen an den Nürnberger Stadtrat. Und ist dem Pfeifer und ihm auf Sonnabend nach Ascensionis Domini, 27. Mai, die Haupt abgehauen und seind danach auf Pfähle samt den Häuptern gestoßen, vom Mollhausen ins Feld gesteckt. Gleich nach dem Ende von Münzer ging Luther daran, das Andenken an Münzer möglichst zu diskreditieren, kaputt zu machen, auszulöschen. Es gab zum einen Schriften, die er verfasst hat, es wurde aber auch alles Sonstige, was Münzer gedruckt hatte, was von ihm habhaft war, wurde also vernichtet. Und Münzer wurde als Unmensch im Grunde genommen dargestellt. Also das fing direkt an, wurde von Luther sozusagen organisiert am Anfang. Luther ist ja komplett auf die Seite der Herrschenden übergegangen, war eigentlich immer, ihr kennt sicherlich, es ist ja schon mal wieder die mordischen und räuberischen Rotten der Bauern, seine Hetzschrift, mit der er praktisch den Fürsten die Legitimation gab, die Bauern totzuschlagen. Steht da also teilweise auch drin, jetzt auch diese widerliche Karikatur hier, ich habe Gott lieb mit dem Schwert und dem geklauten Ente da unterm Arm. Das ist also die eine Seite, die völlig klar ist, hätte schon mal gesagt, Luther ist immer auf der Seite der Herrschenden, indem er sagt, also dass es Gott gewollt, dass es da einen Fürsten gibt und darum wollen wir auch nicht rütteln. Ansonsten Luther eben auch mit seinen antisemitischen Thesen bekannt. Das andere will ich auch noch kurz, also Hexen, er glaubt auch an Hexen, ist auch für die Hexenverbrennung und so weiter, das muss auch vielleicht noch gesagt werden. Ansonsten gegen die Juden natürlich, was später den Nazis es möglich macht, da schön dran anzuknüpfen und das also für sich dann zu verwenden. Ja, und was Münze angeht, ist uns ja vor allen Dingen dieses Bild hier überliefert. Das ist aber erst 1608 entstanden, und zwar in einem Ketzerbrevier. Er sollte also, die schlechten Menschen sollten dargestellt werden, oder wenn wir sagen, ein Verbrecherfoto. Ein möglichst hässliches Gesicht wurde gemalt und die Hände so gichtmäßig entstellt, die da so ein bisschen verkrampft in diesem Buch herumblättern. Da das aber die älteste Darstellung ist von Münzer, ist sie also oft verwendet worden und viele Leute denken dann, das ist ein Bildnis von Münzer. Es gibt aber kein authentisches Bildnis. Und dieses hässliche Gesicht, die DDR, das war ja Nationalheiliger in der DDR, praktisch die Identifikationsfigur, war so hässlich, das war ja vor 5 Mark Schein, war das abgebildet, da hätten die Kinder wahrscheinlich Angst gekriegt, deswegen hat man einen anderen Münzer, der ein bisschen freundlicher war, auch diesen 5 Mark Schein dann gemacht. Ja, und Luther, wie gesagt, der wurde von den Nazis dann natürlich als Vorbild genommen, vor allen Dingen in der Hinsicht, dass er ja die Bibel übersetzt hatte und die deutsche Sprache und die ganze Sache, die damit zusammenhängt. Es gab da noch eine Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche, die fußte schon auf den Sachen aus der Kaiserzeit, die deutschen Christen, die also Nationalsozialisten gewesen sind, in die 2/3 der protestantischen Kirche, kann man sagen, waren dann deutsche Christen, Hakenkreuz und Christenkreuzverein sozusagen. Und es gab auch eine andere Strömung, die bekennende Kirche, aber die absolute Minderheit, ungefähr eine. Das hier ist dann 34 gefeiert worden, die Bibelübersetzung, da ich ja ein Plakatgestalter bin und mich da so ein bisschen, das so mein Metier ist, würde ich auch noch das Plakat dazu vorstellen, das finde ich also unglaublich. Gottes Wort Deutsch, leider nur in Schwarz-Weiß, ich finde, das ist also mit diesem wahnsinnigen Luther drauf schon unvergleichlich. Ja, der evangelische Reichsbischof hatte dann dieses Siegel, Lutherrose und Hakenkreuz, weil die deutschen Christen dann eben sozusagen das bestimmt haben. Und das kennt ihr sicherlich auch, das Koppelschloss der faschistischen Wehrmacht, Gott mit uns und der Adler mit Hakenkreuz, damit also die Wehrmacht losgezogen. Also dieses Verein, wie gesagt, das gab es zwar schon im Kaiserreich, aber die nationalsozialistischen deutschen Christen haben das also, haben an diesen Antisemitismus von Luther andocken können und haben das also in der Weise beeinflusst. Ja, und das gibt es noch eine verschärfte Reform, die Polizei und die Feuerwehr, der Sohnkoppelschloss, wo dann also nur noch das Hakenkreuz drauf zu sehen war. Hierbei will ich noch sagen, dass eben auch die Nazis einen Bezug zum Bauernkrieg hergestellt haben. Die haben auch Bücher, Florian Geier und so weiter über den Bauernkrieg, haben sich darauf historisch bezogen, weil es für sie so einen germanischen Ursprung hatte und Freiheitskampf und so weiter. Hier seht ihr so ein bisschen Hilfswerkgeschichte. Ich will deswegen nicht, also wir sollten den Bezug auf den Bauernkrieg durchaus so in unsere Erinnerung sozusagen hineinbringen. Aber ich will das nur als Sache sagen, dass die das eben auch machen, dass man das immer mitdenken muss, dass es da auch so einen Bezugspunkt gibt. Und der ist relativ gravierend gewesen. Florian Geier gibt es zum Beispiel, hier ist SS-Kavalleriedivision Florian Geier. Diesen Band, das hatten die SS-Leute immer hier so um den Ärmel rumgenäht. Und die haben auch das Lied gesungen. Wir sind der schwarze Haufen, wir wollen mit Tyrannen raufen und so weiter. Das war offizielles Liedgut der SS, das Lied vom schwarzen Haufen. Heute singen es Linke wie Rechte. Kommandantes haben das ja vertont, also ein Komplettding. Und auf der anderen Seite gibt es auch rechtsradikale Bands, die das machen. Ja, das ist also der Bezug der Nazis. Und die DDR hat da auch ihren Bezug. Da gab es das Grenzregiment Florian Geier von der DDR-Seite, nun mal so. Ja, wie gesagt, für die DDR spielte das eine große Rolle, vor allen Dingen die Person Thomas Müntzer, in den 50er Jahren schon hier deutsche Patrioten, das ist also eine fantasievolle Darstellung der Geschichte. Und es gab eben diesen Schlachtberg bei Frankenhausen, beziehungsweise heute heißt es ja Bad Frankenhausen, da hatte man dann einen Gedenkstein hingestellt in den 50er Jahren, aber damit wollte man das nicht bewenden lassen, sondern überlegte sich, dass man da was Größeres machen sollte und hat dann erstmal in den 70er Jahren dieses Bauwerk errichtet. Das war inspiriert vom Diorama, ist das glaube ich, in Borodino. Ich weiß nicht, ob er soweit das bekannt ist. Napoleon marschierte ja nach Russland ein und wollte Moskau einnehmen. Da gibt es die berühmte Schlacht von Borodino. Man weiß heute nicht genau, wer die gewonnen hat, weil der Napoleon wollte eigentlich die russische Armee schlagen und nach Moskau marschieren. Das hat er auch geschafft, aber er hat nicht die ganze Armee kassiert. Und deswegen sagen die Russen, eigentlich haben wir gewonnen. Und andere sagen, Napoleon hat gewonnen, und man weiß nicht genau. Und dann die russische Sicht weiß ich, was dass sie gewonnen haben. Deswegen haben sie ein riesiges Ding da gebaut. Und das ist so wie im 19. Jahrhundert, also da kommen so Reiter auch mal zugeritten und so. Remi-Demi. Aber relativ schlicht sozusagen. Und, aber trotzdem dachte man, sowas will man da auch machen. Hat man erstmal das Gebäude gebaut und konnte dann aber bautechnisch bedingt hier nicht einfach an die Wände was malen. Das war klar, da musste man dann erstmal eine Leinwand dazu machen, also relativ kompliziertes Verfahren. Man musste erstmal einen Künstler finden, der das sich zutraute. Werner Tübke hat sich dann dazu bereit erklärt, er ist auch nach Borodino gereist, hat sich das da angeguckt und sagt, so geht das gar nicht, so können wir das gar nicht machen. Falls er mal nach Waterloo oder so kommt, da gibt es auch so ein Ding, das ist so 19. Jahrhundertszeit. Er hat dann einen anderen Entwurf gemacht. Es ist nur ein Ausschnitt, der geht also links und rechts noch weiter. Es wurde schließlich ein 123 Meter langes und 14 Meter hohes Leinwand gewebt. Also es ist praktisch in einem Stück so eine Art Riesenstrumpf, muss ich das vorstellen, hochgezogen. Und dann diese 3000 Figuren da drauf gemalt. Die sind also alle von Abbildungen, Stichen aus dieser Zeit entnommen. Eine wahnsinnige Arbeit, dann zusammenkollagiert und dann in einem Kunstwerk umgesetzt. Das ist praktisch so. Der ganze gesellschaftliche Umbruch wird da thematisiert. Wie gesagt, das hier ist nur das Mittelstück, die Schlacht, das geht links und rechts noch ein bisschen weiter. Und dieses Bild wurde dann von Tübke mit Unterstützung einiger Gehilfen gemalt und war dann 1987 soweit fertiggestellt. Man wollte, er wollte dann 1989 zum Münzerjahr aufrufen, der ist ja 1489 wahrscheinlich geboren, das war also alles vorbereitet, Plakate, alles sozusagen. Er sollte dann auch dieses Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen feierlich eröffnet werden. Das, die Anlage zeigt, dass man da auch tendenziell mehr vorhatte, so ein kleiner Aufmarschplatz vor, da sollten also NVA-Soldaten vereidigt werden, solche Sachen hatte man da geplant. Aber es war nichts mehr geworden, weil 1989 war ja das Jahr der Wende. Da ist auch noch so ein kleiner Lapsus passiert, weil man da, oder aus der Situation heraus nicht bedacht, konnte man ja nicht vordenken. Es wurden ja auch Schriften schon mal vorbereitet sozusagen für dieses Münzerjahr. Und ein großer Ausspruch, den Münzer getätigt hat, war, aber am Volk zweifle ich nicht. Und das 1989 rauszubringen im Münsterjahr, wo die ganzen Leute, wesentlich das Volk auf der Straße sind, ist natürlich, wie soll ich sagen, eine interessante Kombination gewesen. Heute ist Münster so aus, also das Mittelalter sowieso aus Geschichtsunterricht mehr oder weniger gestrichen. Luther, da sagt man nochmal was dazu, als Reformator, das muss man so ein bisschen wissen. Aber Bauernkrieg und vor allem die Figur Thomas Münzer spielt im Grunde genommen keine Rolle mehr. Dieses Jahr haben wir vor allen Dingen eben auch den Luther im Visier, im Mittelpunkt sozusagen, weil eben diese 500 Jahre Reformation sind. Ich hatte schon gesagt, die Wittenberger Bewegung, überhaupt die evangelische Kirche, was so ein bisschen Vermarktung und so angeht, sind die schon immer ein bisschen weiter vorne gewesen. Und da ist mir etwas in die Hände gefallen, das wollte ich unbedingt mal zeigen. Im Lutherjahr gibt es sogar die Luthersocke. Ich stehe hier gar nicht anders, also die Geschichte vom Wormstar oder auch in Englisch hier I Stand. Und eine evangelische Jugendgruppe hat dann, wurde mir nichts nur so mitgeteilt, auch ein Kondom rausgebracht. Hier stehe ich, Pünktchen, Pünktchen. Das ging dann aber der Kirche zu weit, das musste dann zurückgezogen werden. Ich habe leider keins mehr bekommen. Ja, die Situation ist jedenfalls die, finde ich, dass also heute eben diese Kommerzialisierung auch dieser ganzen Geschichte natürlich weiter betrieben wird. Gut, mit diesem Dia wollte ich jetzt eigentlich erstmal den Vortrag beenden. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Eindrücke vermitteln und wer noch Fragen hat oder so, kann die jetzt gerne stellen. Danke jedenfalls erstmal bis hier. Ja, gibt es denn Fragen, Anmerkungen, Kritiken oder Ergänzungen? Ja, dann geht's schon los. Vielen Dank für den sehr ausführlichen, aber auch sehr amüsanten und sehr gut aufbereiteten Vortrag. Ich wollte nochmal fragen, ob du was zu den Forderungen der Bauern hast. Wir haben jetzt in der Berufsschule ein bisschen was zu Luther gemacht. Außer einer Meldung von mir wurde da gar nichts zu Bauernkrieg an sich, beziehungsweise gar nichts zu Thomas Münzer gesagt. Und da habe ich mich so ein bisschen reingelesen und mich würde interessieren, wie sehr diese Forderung, die komplette Bewegung sozusagen, mitgetragen hat. Also man kann ja nicht, also es sind ja mehrere Wellen, habe ich jetzt ein bisschen beschrieben, und wenn du zum Beispiel den armen Konrad nimmst in Württemberg, da war die so weit gekommen, die haben praktisch schon Verfassungsentwürfe gemacht. Die haben zum Beispiel gesagt, wir müssen den Herzog, der kriegt jetzt, wir bestimmen 12 Leute aus dem Volk, die praktisch die Regierung stellen. Der Herzog muss sich diesen 12, ist der also verpflichtet. Der kann nicht mehr über uns herrschen und so sagen. Oder diese Artikel, die 12 Artikel von den Bauern, ist diese ähnliche Artikel, verfasst auch Münster. Es gibt auch die Mühlhäuser Artikel, die sich an den 12 Artikeln aus Memmingen da orientieren. Also das ist schon ein Orientierungspunkt gewesen. Im Grunde genommen werden die Menschenrechte festgelegt, werden auch demokratische Grundprinzipien daran festgelegt. Also der Wortlaut ist relativ einfach zu bekommen. Kannst du im Internet 12 Artikel kannst du dir angucken. Das ist kein Problem, brauchst du nur eingeben, habe ich jetzt natürlich so nicht im Kopf. Aber ich finde noch interessanter, was in Württemberg mit dem armen Konrad zusammen passiert ist. Da ist praktisch schon der Vorentwurf dafür, der also relativ deutlich ist. Da müsste ich dir aber nachher vielleicht ein paar Bücher empfehlen, wo du das nachlesen kannst, wenn du da ein bisschen recherchieren willst. Aber es sind wirklich nicht einfach nur so Gott und solche theologischen Themen, sondern es gibt einige juristische Leute auch dabei, die sich da auch ein bisschen auskennen, richtig gut formulierte Verfassungsvorschläge machen, die in dem Zusammenhang gemacht werden. Aber es ist eben nicht so, dass es eine Organisation gibt. Es gibt nicht die Organisation der Bauern, sondern es gibt dann immer den einen Haufen hier, anderen Haufen da und die also in einen Hut zu bringen, das ist eben das Problem. Aber in dieser Bewegung wird das auf alle Fälle virulent und ist auch nicht einfach tot danach. Also ich würde auch nicht sagen, also beim nächsten Bauernkriegspanorama Frankenhausen, der Tod ist dann der Einzige, der triumphiert über Schlachtfeld und so. Das finde ich Da will man so eine pazifistische Haltung raushängen lassen. Ich finde es aber falsch, abgesehen davon, dass ich kein Pazifist bin. Aber es ist nicht einfach so, dass der Tod triumphiert. Es ist nicht einfach eine Schlacht, die verloren geht und eine Entwicklung zu Ende ist. Die Entwicklung geht ja weiter. Also es ist ja diese Pläne, diese Ideen sind in der Welt. Und auch wenn die in dem Moment niedergeschlagen sind, bleibt die Tendenz erhalten und die gesellschaftliche Entwicklung geht weiter. Und das ist, wir heute eine demokratische Entwicklung haben, sozusagen, die muss ja irgendwo anfangen. Und sie fängt genau da an, in dieser Zeit, wo die Leute das zum ersten Mal sagen, niederschreiben und auch wenn das nicht in einer Linie durchgeht, ist da der Anfang. Keine weiteren Anmerkungen mehr? Doch, eine noch. Bitte. Dieses Zitat, was ihm zugeschrieben wird, die Macht soll gegeben werden, dem gemeinen Volk. Hast du da irgendwas dazu? Wo er das gesagt hat, oder was? Ja, das ist. Ich meine, ob das nur Gerüchte sind oder so? Ich sag, nein, also was jetzt im Volk zweifle ich nicht. Die Gewalt soll gegeben werden im gemeinen Volk, heißt nicht die Macht, die Gewalt, aber das ist ja das Gleiche damit gemeint. Das sind alles Zitate aus Briefen, Dingen, die ihr da schreibt, aus Aufrufen, die ihr schreibt. Jetzt genau das Zitat, wo das her ist, habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf, weil deswegen habe ich darauf verwiesen, der Ernst Bloch, im Buch von Ernst Bloch ist das alles aufgeschrieben, fast alle die ganzen Dinge, die er rausgebracht hat, drauf. Und es gibt auch so ein paar Bücher, die da noch rumliegen, wo die Originaldokumente drin sind. Da müsste man sie dann raussuchen. Aber wo jetzt dieser Satz zum ersten Mal genau gesagt worden ist, das habe ich natürlich so weit nicht. Ich muss sagen, das war das, was mich an Münze auch mal sehr angesprochen hat. Ja, das war damit für mich so was wie Urkommunismus. Ja, das ist eine Interpretation, Urkommunist. Ich bin aber vorsichtig damit. Ja. Also ich kann so, wie Leute vor 500 Jahren da ganz genau getickt haben, da wäre ich vorsichtig. Also Münzer war ein Mensch, der an Gott geglaubt hat. Er glaubte an die Apokalypse. Ja. Er glaubte, dass die Welt untergeht und dass es darum geht, die Welt vorher zu reinigen. Und das sind auch noch andere Vorstellungen. Man kann natürlich sagen, wie ich das auch richtig finde, dass in dieser Bewegung so urdemokratische oder urkommunistische Tendenzen schon drin sind, die auch in anderen, wie gesagt, in Württemberg sehe ich das da oder bei den Artikeln auch, ne, die da drin sind, die auch irgendeine Tendenz weiter eine Folge haben. Aber also ich bin aber vorsichtig, den dann da also, in die Reihe einfach hineinzustellen. Ich finde das richtig darauf beziehen, aber so ein bisschen Skepsis habe ich da manchmal. Weil ich mich auch nicht in jemanden versetzen kann, der richtig hineinversetzen, der an Gott glaubt. Das ist etwas, was mir irgendwie nicht gegeben ist. Also deswegen, dass da habe ich so ein bisschen Probleme. Also ich weiß nicht warum, aber das ist. Was willst du noch? Ja, du hast ja irgendwie schon so in wenigen Worten so nett geschildert, wie Luther sozusagen irgendwie zu seinen Überzeugungen hingekommen ist, aber wie ist Münzer da gelandet, wo er am Schluss gestanden hat? Münzer war immer im Grunde genommen Luther einen Schritt voraus. Das hatte ich ja schon gesagt. Er ist der Erste, der es in Deutsch macht, dies und das. Und es gibt dann irgendwann den Punkt, wo im Grunde genommen der Münzer den Luther überholt in seiner Radikalität, in seinen Anschauungen und wo er dann eben auch weitergeht. Wo er auch die Fürstenmacht anzweifelt. Wo er sagt, die Fürstenmacht ist nicht mehr anzuerkennen. Ne? Gewalt soll gegeben werden in meinem Volk. Und das ist etwas, was eben Luther nicht mehr teilen kann, so von vornherein nie geteilt hat. Das ist eine Folge der Entwicklung, die sich im Grunde genommen aus der Sache da, er ist ja da in Zittau, hatte ich erklärt, wo er mit diesen Ideen, wo er sich immer weiter radikalisiert, Zittau, Altstädt, das sind dann auch so Sachen, wo er schon, also in Altstädt fängt er ja an, sozusagen eine Geheimorganisation da zu gründen oder so eine Gemeinschaft der Verschworenen und so weiter, wo sich das praktisch in sich selbst immer mehr radikalisiert. Und er ist auch an den Leuten dran. Er will nicht einfach nur so eine Theologie wie Luther machen, die so irgendwie nur so theologisch im Grunde genommen hantiert, sondern er will also mit den Leuten ja zusammen die Welt umwälzen. Das ist einfach die gehen einfach auseinander, die Entwicklungen, und Münzer radikalisiert sich immer weiter, und ich finde, dass man das so sehen kann, so in Zwickau und so weiter, da sind dann die Punkte, wo es sich auseinanderentwickelt. Er ist immer dabei, wo es Remi Demi gibt. Er geht ja auch nach Prag. Da wird dann, nachdem er in Zwickau ist, er kurz in Prag. Da wird dann an Jan Hus gedacht, mit einem ordentlichen Straßenkrawall, wo er mit dran beteiligt ist und so weiter. Dann ist er aus Prag wieder weg. Also, der ist immer da, wo die radikale Strömung zu finden ist. Krass, ne? Aber das ist so vielleicht eine Grundsatzfrage. Was treibt Leute in die Radikalität? ja, ihre Überzeugung oder die Bewegung, ne? Wenn die am Laufen ist, so super. Also ich habe jetzt nichts gegen Radikale. Wollte ich damit nur sagen. Aber gewöhnlich vom... Okay, ich mache mir meine Gedanken drüber. Aber ich denke mir immer, also ich denke halt so total naiv, dass wenn ich denke, dass jemand so radikalisiert ist, dass er dann irgendwas gehabt hat, was ihn ja sehr befeuert haben muss, was irgendwie zu der Zeit dann irgendwie halt passiert ist, was ihn dahin getrieben hat. Aber das ist jetzt nur so. Er war über die Ungerechtigkeit empört, die er gesehen hat. Das war eine Sache. Und er war getrieben eben von so einem mystischen Gottesglauben, dass man sich eben anders auf diese Schrift beziehen müsste, dass man so die Dinge... Es ist auch in ihm so eine... Also er interpretiert ja die Heilige Schrift immer, und diese Interpretation der Heiligen Schrift führt ihn also zu diesen Schlüssen. Er übersetzt ja auch die Bibel nochmal, also es ist ja nicht nur Luther, der die Bibel, Münzer übersetzt sie auch nochmal selber, also Teil übernimmt er von Luther, aber er übersetzt auch Teile anders. Da kann man sich, also wenn man jetzt an den Mann selber Interesse hat, wie das bei ihm differenziert ganz persönlich abgelaufen ist, kann man sich damit auch so noch auseinandersetzen. Aber das würde mir also jetzt zu weit führen, weil ich ihn immer nur in Zusammenhang mit dieser Bewegung sehe. Ohne die Bewegung, wenn er jetzt nur alleine da als Eremit seine theologischen Erkundigungen oder tiefgründigen Erkenntnisse gehabt hätte, würde mich der nicht interessieren. Aber ich denke, es ist auch einfach wichtig zu sehen, dass die Zeit war auch reif. Die Widersprüche dieser feudalen Gesellschaft waren einfach schon so entwickelt, und die Ungerechtigkeit, die er gesehen hat, die jeder sehen konnte, der offen aus dem Weg gelaufen ist, waren so extrem. Da musste man eigentlich nicht lange umgucken. Und das Problem ist, wenn du natürlich dass die Bibel nimmst, dann kannst du die Bibel ohne Probleme, und es ist einfach eine logische Konsequenz aus dem, was du im Neuen Testament lesen kannst, kannst du das als sozialrevolutionäres Programm interpretieren. Und Münzer hat genau das gemacht, er war einfach nur Konsequenz in seiner Interpretation. Ja, wenn du also das rein jetzt mal auch von der Interpretation der Bibel nimmst, dann kannst du nicht mehr gerade sagen, der Luther hat an einer bestimmten Grenze einfach aus machtpolitischen Kalkülen Schluss gemacht und hat gesagt, okay, gut ist. Also die Freiheit des Christenmenschen ist eine mystische, ist eine theoretische, ist sozusagen nur im Glauben widerspiegelt. Und der Uli Münzer hat schlicht und ergreifend gesagt, naja gut, was bringt uns eine theoretische, eine geistige Freiheit, wenn sie nicht materiell wird? Ja, also es ist ja Gewalt als Volk, ne? Die ist ja eine praktische Angelegenheit. Also das ist sozusagen, das ist ja nicht die freie Variante, du lebst im Jammertal, in der Diesseits, und im Paradies wird alles hübsch, ne? Sondern letztlich ist es die Berufung von den Kings zu sagen, nee, die Freiheit beginnt jetzt schon. Ja, und die Verhältnisse waren auch einfach dafür. Ne? Bernd hat ja beschrieben, dieser Württemberger, der Haushalt. Ja, ich meine, da kann man ja schon dicken Hals kriegen. Ne? Und die Bauern hatten alle dicken Hals. Und die sind auch total ausgepresst worden. Ja, also wohl von der Kirche, aber auch von den weltlichen Herrschern. Das heißt also, wir haben tausend Gründe zu regieren. Aber sie hatten auch meistens keine Leute, die ihnen sozusagen eine Orientierung gegeben haben. Sie konnten halt nicht lesen, sie konnten auch nicht schreiben, sie konnten teilweise auch das Maß ihrer Ausbeutung gar nicht ermessen, weil sie nicht rechnen konnten. Ja? Weil diese Sachen mit den Gewichten ist ja auch ziemlich deutlich. Sie konnten sehen, dass sie weniger bekommen für irgendwas, aber sie konnten an vielen Stellen, konnten sie nicht genau sagen, warum sie jetzt weniger bekommen. Und dann sind solche Führungsfiguren, die bei denen sie so sind, eine ganz wesentliche Figur. Also ein ganz wichtiger Katalysator gewesen, zusammen mit, dass diese feudale Gesellschaft an ihre Grenze geraten ist. Das kannst du bei den Medici's ganz deutlich sehen. Ich meine, dieser ganze Laden ist schon so dermaßen korrupt in sich gewesen. Also dann noch die Idee zu kommen, quasi diesen Ablasshandel zu betreiben. Ich meine, es ist ja nun faktisch auch eine Form von, also gerade Italien, eine Form von Frühkapitalismus, der sich da entwickelt. Aber es ist dann auch so eindeutig losgelöst von jeglicher geistigen Legitimation, weil es wirklich nur noch in der Kunst Cash liegt. Dass es selbst den Blödsten auffällt, ist da irgendwas nicht. Und ich denke, das ist ein bisschen Zusammenhang. Ne? Also die feudalen Gesellschaftsverhältnisse sind an ihre Grenze geraten. Münzer hat einfach die Bibel logisch konsequent zu Ende interpretiert. Also wenn du das mal später gucken willst, also Theologie der Befreiung 80er Jahre, ist ja letztlich auch nichts anderes. Da wird die Bibel auch als sozialrevolutionäres Programm interpretiert. Das ist ja im Prinzip so, wie Geschichte funktioniert. Also Geschichte funktioniert nun mal so, dass irgendwann hat man einfach Produktionsverhältnisse, Lebensverhältnisse auf der einen Seite, die nicht mehr miteinander übereinstimmen. Also das Beispiel von den Bauern, also auch das hört sich jetzt banal an, wenn die Bauern dazu losgeschickt werden, Schneckenhäuser zu suchen. Aber das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Willkür, sondern in der Konsequenz für die Bauern hat das konkret bedeutet, wenn sie jetzt die Erde nicht einholen, werden sie verhungern. Das ist jetzt nicht nur eine Willkür, sondern da geht es auch ums nackte Überleben an dem Punkt. Und wenn gleichzeitig dann neue Ideen in der Renaissance in Italien nach Deutschland rüberschwappen, neue Ideen auf der einen Seite entstehen, auf der anderen Seite aber Abhängigkeiten da sind, die überhaupt nicht zu beschreiben sind und eine Ungleichheit in der Gesellschaft, führt das zwangsläufig irgendwann dazu, dass Leute sagen, nee, so kann es nicht weitergehen. Wohin der Weg dann führt, ne, ist natürlich ein offener Prozess. Ne. Es hätte genauso, als wenn jetzt keine Personen wie Münzer oder so aufgetaucht wären und die Leute dann eher Leuten wie Luther hinterhergerannt wären, hätten sie sich vielleicht noch ein paar Jahre länger halt in ihrem Los ergeben. Weil Leute da gewesen wären, die ihnen erklärt hätten, ja, das geht schon alles seinen Weg und wenn er gut sei, gibt es das Himmelreich und alles wird gut. Und ich denke, das Spiel sind einfach Geschichten. Also das ist ja auch in der Französischen Revolution so gewesen, dass irgendwann Lebensbedingungen so waren, dass sie nicht mehr ertragbar waren. Und die Herrschenden aber auch nicht in der Lage war, die Herrschaft weiter so aufrechtzuerhalten, wie sie sie aufrechterhalten haben. Oder dann Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts mit den sozialen Revolutionen der Arbeiterbewegung. Und das sind alles Prozesse, die immer wieder stattfinden. Würdest du sagen, die Bauernkriege sind eine Revolution? Ja, natürlich sind sie eine Revolution. Also im Prinzip ist es ja, also alle Geschichten sind letztendlich Geschichten von Revolutionen, von Kämpfen von Unterdrückten gegen Unterdrücker. Oder von Unterdrücker auf der anderen Seite wieder gegen Unterdrückte. Dadurch entsteht Geschichte. Geschichte ist genau das Ergebnis. Geschichte ist nicht die Geschichte, dass ein Napoleon Bonaparte dann und dann die Schlacht bei Waterloo geschlagen hat, sondern Geschichte bedeutet, dass Menschen ausgebeutet werden und andere davon profitieren. Ob das jetzt in der Antike war, in Sklavenhaltergesellschaften, wo dann irgendwann Sklaven aufgestanden sind, wie Spartacus, hieß Sklavenaufstände stattgefunden haben, die zwar niedergeschlagen worden sind, wo trotzdem sich Gesellschaft irgendwann weiterentwickelt hat, dann im Mittelalter Bauernaufstände immer wieder stattgefunden haben und dann im Übergang zur Renaissance die großen Bauernkriege, wo im Prinzip die Unterdrückten gegen Unterdrücker aufgestanden sind, genauso wie das dann in der Französischen Revolution im Vormai in Deutschland oder in anderen Revolutionen stattgefunden hat, dann mit der Novemberrevolution und der Oktoberrevolution in Russland. Das sind ja alles Prozesse, anschließend Revolutionen in Lateinamerika, wo jeweils Unterdrückte sagen, nee, wir haben einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn wir unser Leben verbessern wollen, müssen wir was tun. Und ob das stattfindet oder nicht, hat immer was damit zu tun, wie sich die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse da sind. Beim Bauernkrieg war es so, dass die Bauern niedergeschlagen worden sind, aber trotzdem hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und irgendwann haben sich Dinge auch verändert. Das ist die Lauf von Geschichte letztendlich, glaube ich.